Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. I'm on a journey here. You know, like I'm like a bee, you know, I go out and I get all the pollen of the events like all over me, you know, and I come home and I try and make some honey with it, you know, and whether or not the flavor suits people, it's something beyond my control. Ich bin hier auf einer Reise, wie eine Biene. Ich gehe raus und sammle überall Pollen von dem, was passiert. Und wenn ich dann nach Hause komme, versuche ich Honig daraus zu machen. Ob der den Leuten dann schmeckt oder nicht, liegt nicht in meiner Hand. Joni Mitchell im Gespräch mit Paul Grath im Jahr 1988. Da ist sie 45 Jahre alt. 1994 wird sie nicht nur Musikerin, sondern auch Malerin, bei einer Ausstellung mit Bildern von Van Gogh und Picasso interviewt. Von allen Beschreibungen der Aufgabe von Kunst gefällt mir eine am besten. Kunst, egal in welchem Bereich, ist eine Axt für das gefrorene Meer in uns. Wenn sie das Eis durchbricht, wird etwas, das im Betrachter oder Zuhörer geschlummert hat, freigesetzt. Im Herbst 2007, dem Jahr, in dem ihr letztes Studioalbum Shine erscheint, ist sie 64 Jahre alt. The thing that gave me the most pain in life, you know, psychologically. Was meiner Psyche im Laufe meines Lebens am meisten wehgetan, mir enorme Schmerzen bereitet hat, ist die Respektlosigkeit des Menschen gegenüber der Natur. Die Dummheit des menschlichen Tieres in seiner Beziehung zum Planeten. Die Autorin und Regisseurin Susan Lacey interviewt die Künstlerin 2002 für ihre Dokumentation A Life Story, Woman of Heart and Mind. I mean, it's been very kind of subjective, I guess you'd say. Für mich war es eine sehr individuelle Reise. Subjektiv, aber hoffentlich universell. Ich habe immer darauf vertraut, was auch immer das jeweilige Jahrzehnt für uns bereithielt. Wenn ich meine eigenen Wandlungen und Erfahrungen beschreibe, dann gibt es auch andere wie mich. Und es hat sich herausgestellt, dass es sie tatsächlich gab. Vielfalt, Ambivalenzen und Tattoos. Eine lange Nacht zum 80. Geburtstag von Joni Mitchell. Three waitresses all wearing black diamond earrings, talking about zombies and Singapore slings. No trouble in their faces, not one anxious voice, none of the crazy you get from too much choice. Satchel or the rented Rolls Royce, and you think she knows something by the second refill. You think she's enlightened as she totals your bill. You say, show me the way to Bar and Grill. Seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre haben die Songs von Joni Mitchell ein weltweites Publikum über verschiedene Generationen und gesellschaftliche Grenzen hinweg tief berührt. Ganz unterschiedliche MusikerInnen zwischen Pop und Jazz fühlten und fühlen sich von ihr inspiriert. Unter anderem Björk, Prince, der Jazzpianist Brad Mehldau oder Maynard James Keenan von der Progressive-Metal-Band Tool. Der US-amerikanische Performance-Künstler, Musiker und Autor John Kelly hat ihr und ihrem Werk seit den 80er Jahren mehrere berührende Programme gewidmet. Wenn er ihre Lieder in der Stimmlage eines Countertenors singt, klingt er ihr nicht nur verblüffend ähnlich, manchmal verwandelt er sich mit Hilfe von Kleid und blonder Perücke auch optisch in die Textdichterin und Malerin aus Kanada. Ihre Songs wurden in zahllosen Coverversionen neu interpretiert. Über 200 Eigenkompositionen hat sie geschaffen, deren Texte ein breites Spektrum abbilden. Neben Schilderungen aus ihrem privaten Kosmos finden sich auch fiktionale Charakterstudien, beißende Gesellschaftskritik und Zeilen voller Witz und Humor. Abgesehen vom Tiefgang ihrer Texte liegen unter der Oberfläche der Songs oft raffinierte musikalische Details. Bis auf etwas Klavierunterricht als Kind erarbeitete sie sich ihre musikalischen Fähigkeiten überwiegend autodidaktisch. Sie entwickelte für sich ein System von zahlreichen unorthodoxen Stimmungen der Gitarrenseiten und entdeckte so ganz ungewöhnliche Akkordschichtungen und Harmoniefolgen. Und niemand aus der Singer-Songwriter-Gemeinde vom Ende der 60er Jahre entwuchs so radikal den Grenzen der Folkmusik. Ab Mitte der 70er Jahre öffnete sich Joni dem Jazz. Die Hüllen ihrer Platten gestaltete sie oft selbst. Nicht nur durch ihre Werke ist Joni Mitchell in der Popgeschichte eine eigenwillige Erscheinung. Ihre Selbstbehauptung in einer von Männern dominierten Musikindustrie wurde vielen jüngeren Musikerinnen zum inspirierenden Vorbild, auch wenn sie sich oft von Feministinnen distanziert hat. Und dies ist nur ein Aspekt ihrer Ambivalenzen. Viele Menschen hat Joni Mitchell inspiriert. Für viele Musikerinnen und Musiker, Autorinnen und Autoren ist sie mit ihren Songs ein Orientierungspunkt geworden. Einige begleiten uns in dieser langen Nacht. Das Gefühl, dass ich mich über die Musik von Frauen, die zu anderen Zeiten Musik gemacht haben und die sich selbst und ihre Zeit unheimlich gut erfasst haben, ne? Dass ich dadurch auch quasi in Verbindung komme mit Generationen von Frauen vor mir. Judith Holofernes, Musikerin, Songschreiberin und Autorin mit eigenem Podcast, bekannt geworden mit der Band Wir sind Helden. Also ich fühle mich dadurch Teil eines Kontinuums und das finde ich total schön. Und ich finde das dann auch spannend. Also weiß ich nicht, zum Beispiel mein Mann Pola, der möchte immer überhaupt nichts wissen über die Künstler und Künstlerinnen, die er hört. Und mir geht das anders. Ich finde das dann toll. Und wenn ich dann von Joni Mitchells erzwungener Adoptionsgeschichte höre, ne, und dass sie ihr Kind zur Adoption freigeben musste, weil es einfach zu der Zeit nicht anders gegangen wäre, ohne ihr Leben im Prinzip zu zerstören, so, ne? Und das Leben des Kindes wahrscheinlich auch. Dann finde ich das unheimlich hilfreich, dass ich das einordnen kann, dass ich weiß, okay, dass diese Frau, die ich in vielen Aspekten über ihre Texte als ganz nah empfinde und die über viele Sachen so zeitgemäß denkt, ne? Und der Humor ist unheimlich zeitgemäß, weniges daran alterte irgendwie. Und gleichzeitig hat sie das in einer Zeit gemacht, wo für Frauen noch ganz andere Regeln galten und viele Dinge noch sehr viel schwieriger waren. Und das finde ich wertvoll. Moons and Junes and Ferris Wheels. The dizzy dancing way that you feel. As every fairy tale comes through. I've looked at love that way. But now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you care. Don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now. Wolken in ihrer märchenhaften Schönheit und als Gegenspieler der Sonne. Höhenflüge und Enttäuschungen der Liebe. Nahe Menschen, die sich abwenden. Verlust und Gewinn an jedem Tag. Beide Seiten von Wolken, Liebe und Leben hat die Sängerin des Songs gesehen und trotzdem bleiben die Erinnerungen an die Illusionen darüber. Joni Mitchell schrieb Both Sides Now 1967 im Alter von 23 Jahren, inspiriert von einer Passage aus einem Roman von Saul Bellow. Ihr damaliger Ehemann Chuck Mitchell verspottete sie, wie sie denn in ihrem Alter behaupten könnte, beide Seiten des Lebens gesehen zu haben. Tatsächlich hatte sie das schon. Vom möglichen Sinn und Nutzen ihrer Songs hat Joni konkrete Vorstellungen, wie sie 2013 im Gespräch mit Gian Gomeschi erklärt. The trick is, if you listen to that music and you see me, you're not getting anything out of it. If you listen to that music and you see yourself, it'll probably make you cry and you'll learn something about yourself and now you're getting something out of it. Der Trick ist, wenn du diese Musik hörst und mich siehst, hast du nichts davon. Wenn du diese Musik hörst und dich selbst siehst, bringt sie dich wahrscheinlich zum Weinen und du lernst etwas über dich selbst. Und jetzt hast du auch etwas davon. Dann ist die Kommunikation vollständig. Joni once said, don't listen for me, listen for yourself. That's part of the way I teach Joni Mitchell. David Jeffy, Professor für Geisteswissenschaften an der Universität in Syracuse, New York. Autor einer sehr persönlichen und exzellent recherchierten Joni Mitchell-Biografie aus dem Jahre 2017. It's so interesting because Joni hat einmal gesagt, such beim Zuhören nicht nach mir, sondern nach dir. So gehe ich auch manchmal in meinen Seminaren über sie vor. Interessanterweise sind gerade viele meiner Studenten in ihrem Abschlusssemester und 22 Jahre alt, fast genau in dem Alter, in dem Joni war, als sie Both Sides Now schrieb. Besonders die jungen Frauen haben also das Gefühl, dass sie über sie schreibt. Und in gewisser Weise tut sie das auch. Den Song auf sich selbst zu beziehen, darum geht es. Joni will nicht ihr Privatleben im Rampenlicht ausbreiten. Sie will keinen Klatsch und Tratsch. Die 22-Jährige, die für mich gerade eine Arbeit über Both Sides Now schreibt, ist dafür genauso gut wie alle anderen qualifiziert, weil sie gerade dieselbe Erfahrung durchlebt. Oh, thank you very much. But how's my hair? Whenever an artist has Wenn eine Künstlerin die Fähigkeit hat, sich intensiv mit ihrem eigenen Leben auseinanderzusetzen, sich intensiv auf die Gefühle in ihrem Leben einzulassen und es gleichzeitig schafft, sich in das einzufühlen, was in der Kultur um sie herum passiert, dann führt das dazu, dass ihre Lieder quasi zu allen Zeiten, in allen Kontexten und in allen Kulturen relevant sind. Dr. Ruth Charnock, freie Autorin und Wissenschaftlerin, früher leitende Dozentin für Englisch an der Universität von Lincoln, Großbritannien. 2019 erschien der von ihr herausgegebene Sammelband Joni Mitchell New Critical Readings mit Beiträgen von ihr und 10 weiteren AutorInnen aus England und den USA. Charnock schreibt unter anderem, welche Wirkung das Album Blue auf sie hatte, etwa 30 Jahre nach dessen Veröffentlichung. Ihr Schlüsselerlebnis mit Blue hatte sie nach der Party zu ihrem 21. Geburtstag. Diese verlief aus verschiedenen Gründen desaströs. Am Nachmittag danach erschien ein guter Freund und gab ihr sein Geburtstagsgeschenk, eine CD-Kopie von Blue. Das wird dir gut tun, sagte er. So I put it on. I think we probably rolled a cigarette. Ich legte also die CD ein und ich glaube, wir haben uns eine Zigarette gedreht. Und wir saßen im Wohnzimmer. Es war ein schöner Sommertag. Mein Geburtstag ist Mitte Juni. Und das Sonnenlicht strömte nur so herein. Es war das Gefühl, ich bin mir sicher, dass es dafür ein deutsches Wort gibt. Denn für komplizierte Gefühle gibt es normalerweise immer eins. Es war das Gefühl, einen Teil von sich selbst wiederzuentdecken, von dem man gar nicht wusste, dass er existierte. Eine Art Wiedererkennen eines ganzen Bereiches in meiner Persönlichkeit oder in meinem Gefühlsleben, zu dem ich vorher keinen Zugang gehabt hatte. Und ich hörte dann die restlichen Jahre, bis ich Mitte 20 war, nichts anderes mehr als Joni Mitchell. Ich habe alle ihre Alben verschlungen, alle gekauft und in Endlosschleife angehört. Sehr zum Leidwesen meiner Mitbewohner. Ich glaube, sie hatten es echt satt, dass ich immer in voller Lautstärke mitsang. Ich habe seitdem nicht mehr aufgehört, ihr zuzuhören. Nie mit der gleichen Intensität, aber ich habe Phasen, in denen ich ihr wirklich intensiv zuhöre. Ich habe die Musik völlig verinnerlicht, sodass sie mich die ganze Zeit begleitet. Ich habe das Gefühl, dass sie ein integraler Bestandteil meines Nervensystems ist. I've completely absorbed the music, so it's with me all the time. It feels like it's an integral part of my nervous system. I first fell in love with Joni Mitchell's music when I was 15, and there was no way to be completely aware of everything that was going on in it. Ich habe mich zum ersten Mal mit 15 in die Musik von Joni Mitchell verliebt. Damals war es unmöglich, alle Details davon bewusst wahrzunehmen. Aber mir war klar, dass ich mich eingehend damit beschäftigen musste, um diese Musik vollständig zu verstehen, weil so viel auf einmal passierte. Da ist zum einen die Schönheit der Stimme, dann die Komplexität der Akkorde und die Offenbarung der Texte. Man erlebt die erste Hormonlawine der Pubertät und Joni ist da, nicht um einem irgendwelche Antworten zu geben, sondern nur um die Verwirrung mit dir zu teilen und diese Verwirrung zu etwas Erhabenem zu machen. Meine Freundin war ein paar Jahre älter als ich. Ihr Bruder hatte ihr eine Kassette gegeben. Auf der einen Seite war Clouds und auf der anderen Blue. Wir lagen zusammen im Bett und sie legte Blue auf. Ich hörte das Album das allererste Mal. Der Song All I Want war also das erste, was ich hörte. Und ich habe mich sofort in diese Musik verliebt. Sie hat mich direkt angesprochen. knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel. It spoke to me right away. I mean, nobody had to explain anything. Niemand musste mir irgendetwas dazu erklären. Ich ging auf eine Kunstschule in Dallas, Texas. Sie hatten dort einen ausgezeichneten Jazzstudiengang. Ich bekam also gleichzeitig eine Ausbildung in Jazz und Joni Mitchell. Und darin, wie es ist, sich zu verlieben. Ihre Musik hat mich dabei an die Hand genommen. Mit den Jahren habe ich immer wieder Neues über Songs herausgefunden, die ich eigentlich schon zu kennen glaubte. Und ich bin sicher, ich werde darin immer weiter neue Bedeutungen entdecken, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Judith Holofernes kam über Umwege zu Joni Mitchell. Im Alter von 13 bis 15 Jahren machte sie Straßenmusik und lernte die allermeisten Songs über die anderen Park- und Straßenmusiker kennen. Das Original hörte sie manchmal erst Jahre später. Joni Mitchells Musik begegnete ihr, wie sie es einmal für die Wochenzeitung Die Zeit formulierte, das erste Mal in Gestalt eines langhaarigen jungen Mannes in Korthosen. Etwas befremdet von der Verehrung dieser jungen Männer für die scheinbar so verletzliche Frau, konnte sie sich für die Songs von Joni Mitchell zunächst nicht begeistern. Fortgeschrittene Sängerinnen in ihrer Umgebung, die etwas zu sportlich und angeberisch deren Songs sangen, verbauten ebenfalls ihren Zugang dazu. Tatsächlich musste ich dann irgendwann sie natürlich selbst entdecken und habe ein Album, nämlich eben jenes For the Roses, was gar nicht so, glaube ich, eins ihrer beliebtesten Alben ist, aber für mich immer noch das Wichtigste, weil es vielleicht das erste war oder das habe ich dann geschenkt bekommen. Da war ich vielleicht 17. Da habe ich eben dieses wunderschöne For the Roses geschenkt bekommen und war so fast gegen meinen eigenen Willen total hingerissen. Und natürlich auch als irgendwie ein Mädchen, was gerne singt und was das ist, diese hohen Höhen, die Joni früher hatte, die machen ja wirklich auch körperlich high, so, ne? Also so hoch zu singen, das stimuliert tatsächlich Areale im Gehirn, die ja einfach physisch gut drauf machen. Ich habe auch obersten Sopran im Chor gesungen und so, ne? Und da kann man schon richtig, richtig gute Laune von kriegen. Und schon alleine der Aspekt, ne? Und diese komplexen Melodien, die ja völlig unberechenbar sich auch verhalten, aber eben trotzdem immer so wahnsinnig eingängig sind, obwohl sie alle Regeln, ne, außer Kraft setzen. Das hat mich dann sofort gekriegt. Und natürlich auch das Herz, ne, dahinter. Also einfach eine sehr ungewöhnliche Künstlerinnenpersönlichkeit, die man da dann entdeckt. The Minus is loveless, he talks to the land and the leaves fall and the pond overrises. She don't know the system, plus she don't understand. She's got all her own fuses and splices. She's not gonna fix it up too easy. The masking tape tangles it. Joni Mitchell wurde als Roberta Joan Anderson am 7. November 1943 in Fort MacLeod, einer kleinen Stadt im Südwesten der kanadischen Provinz Alberta, geboren. Ihre Mutter Myrtle McKee hatte als Bankangestellte in Regina gearbeitet, der Hauptstadt der benachbarten Provinz Saskatchewan. Ihr Vater William Anderson war Feldwebel der kanadischen Luftwaffe, als sie sich kennenlernten. Nach dem Krieg wurde er Manager eines Lebensmittelgeschäfts. Joni Mitchell hat die unwahrscheinliche Liebesgeschichte ihrer Eltern in The Tea Leaf Prophecy erzählt. 1988 erklärte sie David Jensen von Capital Radio in London, wie der Song entstand. It's fiction, first of all, I must clarify, but it's based on an experience. Zunächst einmal ist es Fiktion, das muss ich klarstellen. Aber der Song basiert auf einer interessanten Erfahrung mit einer Prophezeiung. Als meine Mutter eine junge Frau war, war sie Lehrerin auf dem Land gewesen, zog dann aber in die Stadt, um in einer Bank zu arbeiten. Zu dieser Zeit waren die meisten Männer der Stadt im Krieg, mit Ausnahme der Royal Canadian Mounted Police und einigen Ladenbesitzern und Bauern. Sie hatte die Farm verlassen und wollte keinen Farmer heiraten. Sie war 30 Jahre alt, eine schöne Frau und immer noch unverheiratet. Und eines Tages gingen ihre Freundin und sie zum High Tea in ein großes Hotel in Regina. Und danach kam eine Teeblätterleserin an ihren Tisch und hat ihr aus den Teeblättern die Zukunft vorausgesagt. Du wirst innerhalb eines Monats verheiratet sein und innerhalb eines Jahres ein Kind haben. Meine Mutter sagte, das sei verrückt. Schau dir diese Stadt an. Es gibt keine Männer mehr. Nur noch gebrechliche alte Jungs und kleine Kinder. 2 Wochen später lernte sie meinen Vater bei einem Blind Date kennen. Der Freund eines Freundes, er war gerade auf der Durchreise. Und 2 Wochen später heirateten sie. Ein Jahr später wurde ich geboren. Von da an wird das Lied im Grunde zur fiktiven Geschichte. Meine Mutter hat sich nicht über meine Wiege gebeugt und mir erzählt, dass in Hiroshima die Welt zerstört wurde. Ich habe das ab da als Aufhänger für Drama und Theater genutzt. In der letzten Strophe wendet sich die Mutter an das Kind. Schlaf, kleiner Schatz. Dies ist dein glückliches Zuhause. Hiroshima ist unverzeihlich. Bekommen keine Kinder, wenn du erwachsen bist. Ihrem Biografen David Jaffe gegenüber relativierte Joni Mitchell viele Jahre später indirekt ihre Aussage, ab einem gewissen Punkt sei alles Fiktion in dem Lied. Sie sprach sehr offen mit ihm über die Beziehung zu ihrer Mutter. Sie sagte das immer wieder zu mir. Bekomm bloß keine Kinder, wenn du erwachsen bist. Ich war ein Einzelkind und fand das beleidigend. Es hieß einfach, dass ich eine Nervensäge war. Sleep, little darling. This is your happy home. Hiroshima cannot be pardoned. Don't have kids when you get grown. This world is shattered. The wise are mourning, the fools are joking. Oh, what does it matter? The wash needs ironing, and the fire needs stoking. She plants her garden in the spring. Nach dem Krieg zog die junge Familie mehrmals um und ließ sich dann zunächst in North Battleford, einer kleinen Stadt in Saskatchewan, nieder. Joan Andersons Vater spielte in seiner Freizeit Trompete und hörte gern Platten von Harry James und Leroy Anderson. Ihre Mutter hatte Claude Debussys Klavierstück Claire de Lune auf Platte, Beethovens sogenannte Mondscheinsonate und Brahms' Wiegenlied. Die Stimme von Edith Piaf aus dem Radio und eine Melodie aus Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini wurden für Joan zu tief berührenden musikalischen Schlüsselerlebnissen bei einem Kindergeburtstag und in einem Kinosaal. Joan Anderson begann, Klavierstunden zu nehmen. Nach 1,5 Jahren spielte sie ihrer Klavierlehrerin das erste selbst komponierte Stück vor. Diese schlug ihr mit einem Lineal auf die Knöchel und fragte sie, wieso sie so etwas spielen wolle, wenn sie sich doch die Werke der großen Meister aneignen könnte. Damit endete für das Mädchen der Klavierunterricht. Erst viele Jahre später interessierte sie sich wieder für dieses Instrument. Schon bevor Musik eine zunehmend wichtige Rolle in Joan Andersons Leben spielte, hatte ihre Mutter ihr zeichnerisches Talent gefördert. Kurz vor oder nach ihrem 10. Geburtstag, im November 1953, erkrankte sie an Polio, was damals lebensgefährlich war. Sie wurde von North Battleford in ein Krankenhaus ins ca. 140 Kilometer entfernte Saskatoon gebracht, wo sie längere Zeit zubringen musste. As Christmas neared, it was a terrible longing to go home. Als Weihnachten näher rückte, hatte ich schreckliches Heimweh. Meine Mutter wagte sich ein paar Mal in die Station, was sehr mutig war. Ich erinnere mich nur an ihre besorgten Augen über der Maske. Sie brachte mir einen kleinen Weihnachtsbaum und Dekorationen mit. 3 davon habe ich noch immer. Ich hänge sie jedes Jahr an meinen Weihnachtsbaum. Der Therapeut war an diesem Tag da gewesen. Und ich hatte zu ihm gesagt, dass ich Weihnachten nach Hause möchte. Das kannst du nicht, sagte er. Du kannst nicht einmal aufstehen. Was wäre, wenn ich aufstehe und gehe? Er ließ nur den Kopf hängen und hat mir nicht geantwortet. Also dachte ich mir, okay, ich fahre Weihnachten nach Hause. Sie brachten diese glühend heißen Lappen in Kesseln und drückten sie auf dich, bis du fast Brandblasen bekommen hast. Es war kochend heiß. Der Therapeut kam und versuchte, dich wieder zurechtzubiegen, und es war furchtbar schmerzhaft. Eines Tages sagte ich, okay, ich will versuchen zu laufen. Ich weiß nicht, zu wem ich gebetet habe, aber ich glaube, ich habe zum Weihnachtsbaum gebetet. Ich habe ein Versprechen gegeben, an wen auch immer es gerichtet war, und habe dem Baum gesagt, ich bin kein Krüppel, ich fahre Weihnachten nach Hause. Wenn ich das schaffe, mache ich es wieder gut. Also bin ich gelaufen. Ich war Weihnachten zu Hause. In gewisser Weise hat mir die Kinderlähmung geholfen, ein inneres Leben zu entwickeln und einen Sinn für das Mystische. Es war auf jeden Fall mystisch, die Krankheit hinter sich zu lassen. Ihre Mutter kümmerte sich nach der Entlassung ihrer Tochter aus dem Krankenhaus etwa ein Jahr lang zu Hause um ihre Mobilität und unterrichtete sie, solange sie noch nicht wieder zur Schule gehen konnte. Als Joan 11 Jahre alt war, zog die Familie in die Großstadt Saskatoon um. Sie war jetzt in der 6. Klasse und zeigte an der neuen Schule ihr Maltalent. Noch bevor sie ihn im 7. Schuljahr selber als Englischlehrer hatte, eröffnete ihr Arthur Kretzmann mit einem viel zitierten Satz neue Räume für ihre Kreativität. Wenn du mit einem Pinsel malen kannst, kannst du auch mit Wörtern malen. Joni Mitchell widmete ihm in dankbarer Erinnerung ihre erste LP. Wie in einem Triumph über die Kinderlähmung entwickelte sie in frühen Teenagerjahren eine Leidenschaft zu Rhythm and Blues und Rock'n'Roll Musik zu tanzen. Etwas später, gegen Ende ihrer Highschool-Zeit, entdeckte sie auf einer Party älterer Freunde eine LP des Gesangstrios Lambert, Hendrix & Ross. Sie lernte diese Platte mehr oder weniger auswendig und nahm später selber 2 Songs davon in ihr Repertoire auf. Jazz von Miles Davis, Duke Ellington oder Billie Holiday wurde zur neuen musikalischen Leidenschaft des Teenagers. Well, I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a bit of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now, do you think I was crazy? I may have been only 3, but I was swinging. They all looked at Graham Bell. They all looked at Edison and also at Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane, though, to let them laugh at me when I refused to ride on all the double-decker buses, all because there was no driver on the top. This chick is twisted. What's the matter with her? My analyst told me that I was right out of my head, but I said, dear doctor, I think that it's you instead, 'cause I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have the last laugh on you, 'cause instead of one head, I got 2. And you know, 2 heads are better than 1. Ende der 50er Jahre kaufte sich Joni Anderson von eigenem Ersparten für $38 eine Bariton-Ukulele. Damals wurde Folkmusik auf dem nordamerikanischen Kontinent sehr populär. Als sie mitbekam, dass die jungen Leute bei Partys im Kreis saßen und Songs des Kingston-Trios sangen, fing Joni, wie sie sich inzwischen nannte, selber an zu singen. 1963 zog sie von Saskatoon nach Calgary, um am Alberta College of Art and Design zu studieren. Sie begann in dieser Zeit, Gitarre zu spielen und trat regelmäßig in einem Club namens Depression auf. Sie spielte 3 Sets pro Abend und erarbeitete sich eine beträchtliche Routine. Ambitionen, als Musikerin Karriere zu machen, hatte sie nicht. Joni Anderson blieb nur ein Jahr an der Kunsthochschule in Calgary. Sie wurde ungewollt schwanger, aber Heirat oder illegale Abtreibung waren keine Optionen. Sie und ihr Freund zogen nach Toronto. Um ihre Eltern zu schonen, entschloss sich die 20-Jährige, ihnen die Schwangerschaft zu verheimlichen. Der Kindsvater verdrückte sich bald. Mit dem Geld, das sie in kleinen Clubs verdiente, kam sie gerade einmal über die Runden. Februar 1965 wurde ihre Tochter Kelly Dale Anderson geboren. Um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen, entschied sich die junge Mutter, das Kind zunächst in Pflege zu geben. Sie lernte den 8 Jahre älteren Folkmusiker Chuck Mitchell kennen und lieben, einen potenziellen Vater für ihr Kind. Sie heirateten, zogen nach Detroit und traten sowohl in den USA als auch in Kanada als Duo auf. Schließlich unterschrieb Joni Mitchell die Erklärung über die vollständige Abgabe des Sorgerechts für ihr Kind. Was oder wer letztlich den Ausschlag dafür gab, ist umstritten. Das Trauma und die Ambivalenzen einer ledigen Mutter, die ihr Kind zur Adoption freigibt, begleiteten Joni Mitchell mindestens bis zur Wiederbegegnung mit ihrer Tochter 1997, 32 Jahre nach deren Geburt. Die Beziehung der beiden verlief seither mit Höhen und Tiefen. Als ihre Tochter einmal an Mitchells Krankenbett gerufen wurde, behauptete sie, kein Geld für den Flug von Toronto nach Los Angeles zu haben. Ihrem Biografen David Jeffy sagte Mitchell, die beiden ersten Wochen mit ihr waren wunderbar, aber danach wurde sie feindselig. 2005 ging Joni Mitchell in einem Interview mit der Kunsthistorikerin Camille Paglia so weit zu behaupten, ihre gesamte musikalische und textliche Kreativität hätte ihren Ursprung in dem Adoptionstraum. Ich schreibe überhaupt nicht mehr. Ich habe 97 damit aufgehört, als meine Tochter zurückkam. Ich habe Musik gemacht, um mit der enormen Unruhe klarzukommen, die ihr Verlust bei mir ausgelöst hat. Es fing an, als sie verschwand und endete, als sie zurückkam. Ich war diese 33 Jahre, in denen ich kein Kind großziehen konnte, emotional tief gestört, obwohl ich mir nach außen nichts anmerken ließ. Stattdessen habe ich die Welt bemuttert und die Welt, in der sich mein Kind bewegte, mit den Augen einer Soziologin betrachtet. Und alles, was ich damals befürchtet habe, hat sich als wahr herausgestellt. Mit dem US-amerikanischen Folkmusiker Chuck Mitchell hielt nur bis Anfang 1967. Immerhin konnte sie mit seiner Unterstützung einen für ihre Karriere als Songschreiberin enorm wichtigen Schritt unternehmen. Er hatte die Idee, zusammen mit ihr einen eigenen Musikverlag zu gründen. Als sich die beiden trennten, wurden die Rechte an Jonis Songs einem neu von ihr gegründeten Verlag überschrieben, was sich als äußerst lukrativ erweisen sollte. Schon bald begannen sich andere MusikerInnen für ihre Songs zu interessieren. Judy Collins' Version von Both Sides Now aus dem Jahr 1967 kam im Herbst 1968 auf Platz 3 der US-amerikanischen Singlecharts. Joni Mitchell zog im Frühjahr 1967 nach New York um. Im selben Jahr lernte sie beim Newport Folk Festival den kanadischen Dichter und Singer-Songwriter Leonard Cohen kennen. Die beiden wurden ein Paar und blieben einige Monate zusammen. Neben Bob Dylan wurde Cohen zu einem wichtigen, inspirierenden Vorbild für ihre Texte. David Crosby, ehemaliges Mitglied von The Byrds, sorgte als nomineller Produzent ihrer ersten eigenen LP aus dem Jahr 1968 dafür, dass keine der damals gängigen Folkrock-Zutaten ihre sparsam arrangierten Songs verschandelten. Dann zog sie an die Westküste der USA nach Laurel Canyon, ganz in der Nähe von Hollywood, wo bereits eine große Gemeinde kreativer Menschen wohnte. Sie hatte inzwischen genug verdient, um sich dort mit Mitte 20 ihr erstes eigenes Haus zu kaufen. It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to Anfang 1971 fanden die Aufnahmen zu Mitchells viertem Studioalbum Blue statt. Sie fielen in eine Zeit großer persönlicher Trauer, in der sie sich sehr verletzlich gefühlt hat. Nur zwei Jahre nach Veröffentlichung der LP spricht sie mit der befreundeten Sängerin und Autorin Melka Maram über diese Phase ihres Lebens. Ich hatte meine Tochter verloren. Ich hatte eine schlechte Ehe hinter mir. Und danach noch ein paar schlechte Beziehungen. Dann bekam ich das heulende Elend. Damit einherging, dass ich die Menschen klarer sah. Dinge, die ich nicht wissen wollte. Ich brauchte jemanden nur anzusehen und schon wusste ich zu viel über ihn. Und weil alles durchsichtig wurde, hatte ich das Gefühl, auch ich müsste durchsichtig sein. Und weinte. Ich träumte, ich sei eine Plastiktüte auf einem Theatersitz. Und schaue einer Gruppe dicker Tuba-Spielerinnen zu. Frauen mit verrutschten Strümpfen und in Hauskleidern spielten riesige Blasinstrumente. Und ich war eine Plastiktüte, in der all meine Organe sichtbar waren und schluchzte im Zuschauerraum vor mich hin. In diesem Zustand habe ich das Album Blue geschrieben. Die Offenheit des Songs vom Album Blue löste laut Mitchell damals bei den Männern aus ihrem Umfeld so etwas wie Schock, Scham und Verblüffung aus. Ihr Songschreiber-Kollege Chris Christopherson soll zu ihr gesagt haben, oh Joni, behalte ein bisschen was für dich. Bei einer Feier zum 75. Geburtstag von Joni Mitchell im Jahr 2018 sangen Chris Christopherson und die wesentlich jüngere Sängerin und Songschreiberin Brandi Carlile gemeinsam A Case of You. Von dem längst zur Ikone gewordenen Album Blue. Danach erinnerte Carlile das Publikum genau an diese Bemerkung von Christopherson, sie solle doch etwas für sich behalten. Joni Mitchell war selber anwesend und mit Blick ins Auditorium sagte Carlile: Thank you, Joni, for not saving anything for yourself. Yeah. Danke, Joni, dass du nichts für dich selbst aufgespart hast. Nach den Aufnahmen zum Album Blue zog sich Joni Mitchell 1971 in eine abgeschiedene Gegend an der Sunshine Coast in der westkanadischen Provinz British Columbia zurück. Sie malte, fing aber auch bald wieder an, Songs zu schreiben, die dann 1972 auf dem Album For the Roses veröffentlicht wurden. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon wieder nach Los Angeles gezogen. Ihr Lebensstil wandelte sich erneut. Mitte der 70er Jahre hatte sie ein eigenes Haus in Bel Air und bewegte sich im Milieu reicher Leute aus der Film- und Musikbranche. Ihre emotionalen Befindlichkeiten fanden nach wie vor Eingang in ihre Songs, aber hinzu kamen bissige Texte über die Eitelkeit und Leere der Schickeria oder über ein saturiertes, aber unbefriedigendes Leben in den Vorstädten. Seit ihrer Gastrolle bei Bob Dylans Rolling Thunder Review Ende 1975 spielte Kokain mehrere Jahre lang eine nicht unwesentliche Rolle in ihrem Leben. Ein Jahr später begann dann ihre mehrjährige Zusammenarbeit mit dem begnadeten Bassisten Jaco Pastorius. Zwei Jahre später arbeitete sie mit dem damals schon totgeweihten Jazzmusiker Charles Mingus zusammen und produzierte mit unter anderem Herbie Hancock und Wayne Shorter die LP Mingus. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre ließ sich Joni Mitchell auf das angesagte elektronische Sounddesign ein. Ihre Platten aus den 90er Jahren wurden dann als künstlerische Wiedergeburt gelobt. Nach zwei retrospektiven Alben mit Neuinterpretationen alter Jazzstandards und eigener Songs kündigte sie 2002 verbittert ihren Rückzug aus dem Musikgeschäft an. Hinzu kam eine rätselhafte Krankheit namens Morgellons. Eines ihrer Symptome ist das Gefühl, es wüchsen einem Kunststofffasern durch die Haut. Trotzdem veröffentlichte sie im Jahr 2007 noch eine letzte Platte mit 9 Songs und engagierte sich in einer Ballettproduktion. Für das Titelstück ihres Albums Hegira aus dem Jahr 1976 nahm Jaco Pastorius seine Bassparts nachträglich im Overdub-Verfahren auf. In einer Dokumentation über den früh verstorbenen Musiker sagte Mitchell: Es wäre so gewesen, als ob sie einen weiteren Maler eingeladen hätte, auf ihrer Leinwand zu malen, wie in einem Dialog. As a teacher, you know, one of the best actually. A lot of cultures simulate at the penitentes. Schmerz ist ein Lehrer, einer der besten sogar. Viele Kulturen imitieren ihn, zum Beispiel die Büßermönche, denn Schmerz erzeugt Visionen und Einsichten. And you know, just the natural course of diseases. Jede Krankheit, gegen die ich kämpfen musste, hat in mir eine andere Eigenschaft hervorgebracht. Wie Nietzsche sagt, was mich nicht umbringt, macht mich stark. As Nietzsche says, that which doesn't kill me makes me strong. Depression can be the sand that makes the pearl. Depressionen können der Sand sein, aus dem eine Perle entsteht. Die meisten meiner besten Arbeiten entstanden daraus. Wenn man die Dämonen oder alles Verstörende los wird, fliegen auch die Engel davon. In all diesem Morast liegt auch die Möglichkeit einer Offenbarung. Joni Mitchell im Jahr 2002 in Susan Lacys Filmporträt A Life Story, Woman of Heart and Mind. Es ist immer Joni Mitchells Weg gewesen, mit ihren teils privaten, teils politischen Texten und sehr persönlicher Musik zu Menschen sprechen zu wollen. Auf den kommerziellen Erfolg hatte sie es nie angelegt. Zu verschiedenen Zeiten hat sie sich zu ihrem Verhältnis zu ihrem Publikum geäußert. 1993 etwa, im Alter von 50 Jahren, erhält sie vom Verband der Tonträgerindustrie der kanadischen Provinz Saskatchewan einen Preis für ihr Lebenswerk. Im privateren Rahmen spricht sie danach über das, was ihr mehr bedeutet. The award is when people like the music. That's the best award I can have. Das ist für mich die größte Auszeichnung. Wenn ein Song Menschen in ihrem Leben etwas nützt, in ihnen eine Erinnerung an ein Ereignis weckt. Wenn er ihnen das Gefühl gibt, nicht allein auf der Welt zu sein und dieselbe Veränderung durchzumachen. Ich versuche nicht an die Preise und Ehrungen zu denken. Im März 2023 erhält Joni Mitchell von der Library of Congress in Washington, D.C. den Gershwin-Preis für ihr Lebenswerk. Im Rahmen der Feierlichkeiten gibt es ein Konzert zu ihren Ehren, bei dem sie den Gershwin Evergreen Summertime singt. Im Gespräch mit der Leiterin der Bibliothek erinnert sie sich an zwei Begegnungen, die ihr viel bedeuten. Ich war in einem Restaurant. Es gehörte einem Ehepaar aus New Orleans. Sie eröffneten in L.A. ein Restaurant im Stil von New Orleans und stellten einen schwarzen, blinden Pianisten ein, der während der Mahlzeiten spielte. Und als ich an ihm vorbeiging, sagte er zu mir, Joni, du machst Musik ohne Rasse und Geschlecht. Das war für mich das beste Kompliment, das ich je bekommen habe. Und das andere, das mir gefiel, kam von einem Türsteher in einem Club in Chicago. Ich kam rein, er war ein großer, stämmiger Mann, hob mich vom Boden auf, schwang mich herum und sagte, Joni, wenn es dich nicht gäbe, würde ich Frauen überhaupt nicht verstehen. Joni Mitchells Texte und Musik eröffnen einen eigenen Kosmos, der aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedliche Wahrnehmungen ermöglicht. Judith Holofernes, David Jaffe und Ruth Charnock begleiten uns und erzählen von ihren Beobachtungen und Erfahrungen mit der Musik von Joni Mitchell. He picked out a booth, a circus, where the cowgirls filled the room with their big balloons. The cleaner was pitching with purpose. He had dinos and Pooh Bears and lions, pink and blue there. He could not lose there. He's lucky, the cat's lucky. It's all luck, it's just lucky. You get a little lucky and you make a little money. Des Moines was stacking the chips, raking off the tables, ringing the bandits' bells. This is a story that's a drag to tell. In some ways, since I lost every dime I laid on the line, but the cleaner from Des Moines could put a coin in the door of a John and get 20 for one. It's just luck. Schon 1967, vor ihrem ersten Plattenvertrag, hatte sich Joni Mitchell gegen Versuche von Plattenfirmen gesträubt, sie in eine bestimmte stilistische Schublade zu stecken. Die Musik, die sie in den knapp 60 Jahren ihrer Karriere gemacht hat, ist extrem vielfältig. Sie changiert zwischen Songs, die überwiegend mit akustischen Instrumenten gespielt werden, und dem Steckdosen-Sound mit synthetischen Klangerzeugern der 80er Jahre. Nach den Anfängen mit traditionellen Folksongs erweiterte sie ihre Klangpalette und Stilistik bei ihren Eigenkompositionen in den 70er Jahren in Richtung komplex arrangierter Popmusik und Jazz und flirtete in den 80er Jahren eine Weile mit Mainstream-Rock-Grooves. Bei Plattenaufnahmen übernahm Joni Mitchell mit ganz wenigen Ausnahmen selber die Regie. Produzenten, die sich im Studio einmischten, konnte sie fast immer fernhalten. Ihre Klangvorstellungen kommunizierte sie in Bildern. Kling wie eine Mülltonne, sagte sie dem Perkussionisten und Drummer Don Elias, oder wie jemand, der die Treppe runterfällt. Graham Nash, Sänger und Gitarrist bei den Hollies und später bei Crosby, Stills, Nash & Young, war Ende der 60er Jahre bis Anfang 1970 mit Joni Mitchell zusammen und konnte sie zu Hause beim musikalischen Schöpfungsprozess beobachten. Watching her write was the most interesting process. Ihr beim Schreiben zuzusehen war sehr interessant. Es ist fast so, als ob sie mit etwas Transzendentem kommunizierte. Sie war stundenlang abwesend. Ich meine, sie war physisch da, aber nicht erreichbar. Wenn ich ihr etwas brachte, hörte sie nicht einmal zu. Sie war weg. Und es war großartig zu sehen, wie jemand von einer Vision davongetragen wird. Einer Grenze, einer Markierung des Dazwischen, Golden legte ich mich hin, im Fluss der Zeit, und wachte auf, im Verschwinden begriffen. Süßer Vogel der Zeit und des Wandels, du musst lachen da oben auf deinen Federn. All these vain promises on duty jars, oh, somewhere with your wings on time, you must be laughing. Golden in der Zeit, Städte unter dem Sand, Macht, Ideale und Schönheit verblassen in jedermanns Hand. Gib mir etwas Zeit. Ich habe das Gefühl, meine geht verloren. Hier draußen, an diesem Horizont. Wenn die Erde sich dreht und der Himmel ewig rast. Niemand weiß etwas. So nah können sie nie herankommen. Höchstens Vermutungen. Vermutungen, die darauf beruhen, was jede Zeitkulisse und deren Veränderung berührt. Abgesehen vom Tiefgang ihrer schwer ins Deutsche zu übertragenen Texte, liegen unter der Oberfläche ihrer Songs oft raffinierte musikalische Details. Im gerade gehörten Sweet Bird aus dem Jahr 1975 verlässt die Akkordfolge mehrfach die scheinbar vorgegebene Grundtonart. Im instrumentalen Zwischenspiel stören einzelne eingestreute Takte mit nur drei Grundschlägen die Orientierung des sonst durchgehenden Viervierteltakts. Dem kanadischen Journalisten Gian Gomeschi erklärte sie 2013, wie sie beim Komponieren vorgeht. Usually the music comes first, okay, and then, you know, I mantra it, I play it over and over in that kind of trance like. Normalerweise kommt die Musik zuerst, dann spiele ich sie immer und immer wieder wie ein Mantra. Ich höre mir diese Akkordfolgen an und denke mir, hier muss der Hauptgedanke hin. Hier kommt der Höhepunkt der Melodie hin und hier die Hauptaussage, denn das ist der Höhepunkt der Musik. Dann nehme ich die Melodie, singe sie wie die Beatles oder vielleicht etwas Phonetisches. Scrambled Eggs, da-da-da-da-da-da-da-da. Und dann passiert irgendetwas. Vielleicht kommt alles an einem Tag zusammen oder erst später in der Woche. In manchen Fällen hat es bis zu 7 Jahre gedauert, bis das Libretto für die Geschichte, nach der sich diese Musik sehnt, fertig war. Judith Holofernes ist nicht nur von den poetischen Texten beeindruckt, sondern auch von Mitchells Musikalität. Joni Mitchell ist auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche und herausragende Rhythmusgitarristin und hat da auch tatsächlich immer viel Ehrerbietung von Kollegen bekommen, ne, weil sie im Prinzip da Sachen erfunden hat, ne, Tunings beziehungsweise mit diesen Tunings dann auf eine Art und Weise umzugehen, wie das vorher niemand gemacht hat. Und diese offenen Tunings eben auch zu nutzen, um diese ungewöhnliche Melodieführung in der Gesangsmelodie überhaupt möglich zu machen. Mit diesem lockeren, ne, ganz quasi lockerem Handgelenk. Und es ist unfassbar groovy und das ist ein Aspekt, weil man so beeindruckt ist von ihrem Gesang oder den Gesang nicht mag. Gibt's ja auch, ne, aber der Gesang steht sehr im Vordergrund. Dass dieser unheimlich lässige Groove vielen Leuten gar nicht auffällt. Bisschen finde ich wie bei Paul Simon auch, ne, dass das so eine unheimliche Mühelosigkeit hat im Groove. Und man zum Beispiel, was mich auch total beeindruckt als jemand, ne, der selber Songs schreibt, ist, wie wahnsinnig gut der Gesang gesetzt ist auf dem rhythmischen Fundament. Also das wirkt oft so, als hätte sie quasi eigentlich kaum eine Struktur, was auch sehr ungewöhnlich ist für den Pop. Das wirkt so dahin geplaudert. Und oft folgt das nicht so A-B-A-B-Schemata, sondern irgendwas lappt über in die nächste Zeile und so. Dann ist es erstens so, dass wenn man die Texte geschrieben liest, man denkt, nee, das ist 1A-Poesie, das geht alles auf, das ist nicht dahin geplaudert. Und das zweitens, wenn man genau hinhört, wo sie halt die Sachen sitzt, das einfach wahnsinnig gut groovt. Und ich glaube, ein Teil sogar von der Ohrwurmqualität, die das hat, trotz eben dieser ungewöhnlichen Melodien, hat teilweise damit zu tun, wie sozusagen der Gesang von diesem Playback, also von der Musik, bounced. Ja, so wie das sozusagen da drauf so federt. Mitchell merkte bald, dass die Akkorde, die sie in ihrem Kopf hörte, sich nicht auf einer Gitarre in Standardstimmung realisieren ließen. Der befreundete Singer-Songwriter Eric Anderson zeigte ihr ein paar alternative Gitarrenstimmungen, die in hawaiianischer Musik, Blues und Folk verbreitet waren. Bald hatte sie deren Möglichkeiten aber für sich erschöpft, sodass sie intuitiv neue Stimmungen erfand. Oder, wie sie es formulierte, die Gitarre nach den Akkorden stimmte, die sie in ihrem Kopf hörte. Bei ihrer Suche erweiterte sie den Tonumfang der Gitarre nach unten. Gleichzeitig entlastete sie so ihre linke, durch Polio geschwächte Hand und konnte mit relativ einfachen Griffen komplexe Akkorde spielen. Joel Bernstein archivierte in jahrzehntelanger Arbeit ihre Gitarrenstimmungen, um die 50 sind es. Hier sind zwei davon. Für die Songs Hegira und Woman of Heart and Mind. Mitchell spricht nicht im Musikerjargon über die Akkorde und ihre Eigenschaften, sondern im Hinblick auf ihre emotionale Wirkung. Zum Beispiel bei Interviews aus den Jahren 1991 und 2002. So most of this album is in, it's mostly like a C major chord. As a result, the songs have got a kind of a optimistic modality to it. Bei den meisten Songs von dem Album Night Ride Home ist die Gitarre auf eine Art C-Dur-Akkord gestimmt. Das führt dazu, dass die Songs irgendwie eine optimistische Grundstimmung haben. Inquiry. Inquiry. So you've got major and a minor and a doubt. It's, there's always what I call inquiry notes in the voicing. Hörst du diesen Akkord? Du hast hier also Dur, Moll und einen Zweifel. Ich nenne das immer Fragetöne in meinen Akkorden. Bedrohlich, Frage, Zweifel, Möglichkeit, Auflösung. Das ist also eine vielschichtige Empfindung. Ich weiß nicht, wie der hier heißt, ob es ein Sus-Akkord ist. Ich kenne all die Begriffe nicht. Ich identifiziere den Akkord eher danach, wie er sich anfühlt. Well, that's pretty much a minor with an inversion, but this one's. Now, I don't know the name, maybe that's a sus, or I don't know, like the letter, alphabet, names of all this stuff, but so I identify it more by how the chord feels. I think because men need to solve things. Ich glaube, Männer müssen Lösungen finden und Schlussfolgerungen ziehen. Wayne Shorter hat mir gesagt, bleibe nie zu lange auf einem Sus-Akkord. Gehe nie von einem Sus-Akkord zu einem anderen Sus-Akkord. Ich weiß, dass ich genau das tue. Von einem Sus-Akkord zu noch einem und noch einem. Das sind für mich Akkorde des Nachfragens, weil mein Leben voller Fragen war. Wann werden sie die Atombombe abwerfen? Wo ist meine Tochter? Es gab so viele ungelöste Dinge in mir, dass diese Akkorde eben zu mir passten. Ich verharrte tagelang in ungeklärten Gefühlslagen. Warum kann man nicht einfach drei unaufgelöste Akkorde hintereinander bringen? Zu viele von ihnen in einer Minute wird wieder uninteressant. Aber wenn dann ein Dur oder sogar ein Moll-Akkord folgt, ist diese Auflösung eine ziemlich dramatische Veränderung. Das ist wie bei einer guten Kurzgeschichte. Die Figur macht eine Veränderung durch. Das ist es eher, was ich innerlich dabei fühle. So etwas an Akkorden hatte ich früher nie gehört. Das sind Jonys seltsame Akkorde, hieß es immer. Wenn David Crosby eine Gitarre in die Hand nahm, die ich gerade angefasst hatte, sagte er, oh, die Marsmenschen waren hier. Da ich keine Musik studiert habe, habe ich das Rad halt neu erfunden. Ich bin Autodidaktin. Laut Astrologie bin ich in der Woche der Tiefe geboren, am Tag des Entdeckers. Mit dem Bedürfnis, etwas zu finden, das aufregend und unverbraucht klingt. Nach und nach holte sich Joni Mitchell Gastmusiker zu den Plattenaufnahmen, bis schließlich 1973 ihr Album Chord and Spark mit einem ganzen Team von erfahrenen Studiomusikern eingespielt wurde. Der Flötist und Saxophonist Tom Scott war der erste mit ausgeprägter Jazz-Expertise in ihrem Umfeld. Der 24-Jährige hatte eine eigene Band, den LA Express, mit unter anderem Drummer John Guerin und Gitarrist Larry Carlton. Sie alle waren bei dem Album mit dabei. Scott war von der Musikalität Mitchells beeindruckt. Sie war zum Beispiel in der Lage, im Playback-Verfahren drei- oder vierstimmige Background-Chöre aufzunehmen und dabei das Vibrato der ersten Stimme bei den anderen Stimmen haargenau zu reproduzieren. Scott arrangierte und notierte die Stimmen der Rhythmusgruppe für sie und für den Song Down to You auch noch eine wundervolle Orchesterbegleitung mit unter anderem Streichern, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn und Harfe. Dieses Orchesterarrangement wurde 1975 mit einem Grammy ausgezeichnet. Sowohl Mitchell als auch Scott erhielten den Preis. Sie hatte darauf bestanden, dass sie auf der Plattenhülle bei dem Stück als Co-Arrangeurin vermerkt wurde. Dabei hatte Scott allein ihr Klavierdemo orchestriert. In the morning there are lovers in the street. They look so high. You brush against a stranger and you both apologize. Old friends seem indifferent. You must have brought that on. Old bonds have broken down. Love is gone. Ooh, love is gone. Written on your spirit this sad song. Joni Mitchells Texte sind ähnlich vielfältig wie ihre Musik. Neben autobiografisch geprägten Songs aus der Ich-Perspektive wählen sie unterschiedliche Blickwinkel für Erzählungen. Mitchell erfindet Charaktere oder Porträts, schildert Geschehnisse, die auf Selbsterlebtem fußen, dann aber in neue Zusammenhänge gebracht werden oder übt bittere Gesellschaftskritik. Humor ist eine weitere Facette ihrer Texte. Zum Beispiel, wenn sie eine burleske Szene in Las Vegas entwirft, in der der Besitzer einer chemischen Reinigung in Des Moines eine Glückssträhne nach der anderen hat. Oder wenn sie davon singt, sie träume schon davon, wie viel Spaß sie haben werde, wenn sie zusieht, Zitat, wie dein Haaransatz immer weiter zurückgeht, mein eitler Schatz. Und schließlich bringen vier Zeilen von Song for Sharon fast beiläufig zum Ausdruck, dass der Erkenntnisgewinn von Nachdenken und Selbstbeobachtungen beschränkt ist und die Kraft der Vernunft und die Blumen tiefer Gefühle taugen scheinbar nur dazu, mich zu täuschen. Der 2021 verstorbene afroamerikanische Autor, Musiker und Aktivist Greg Tate schrieb 1997, Hip-Hop-Künstlerinnen und Künstler könnten viel von Joni Mitchells Musik lernen. Und ihre Texte wären so erfindungsreich wie die besten Raps, gingen aber, was persönliche Gefühle angeht, viel tiefer. Und nach einem Zitat aus einer ihrer Songs vergleicht er sie mit De La Soul. Wie das US-amerikanische Hip-Hop-Trio mache sie das Publikum auf, Zitat, den Ozean aus Metaphernsaft aufmerksam, der in der englischen Sprache verkorkt ist. Everything comes. Wie die meisten Rapper schreibt sie über sich selbst, darüber, dass sie mit der Gesellschaft und der Musikindustrie auf Kriegsfuß steht, ist aber viel offener und unerschrockener, wenn es um den kalten, harten Blick in den Spiegel geht. A Case of You zum Beispiel erschien zuerst auf ihrem vierten Album Blue 1971. 3 Jahre später entstand diese Live-Aufnahme. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in a bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Bei den Texten ist es für mich so, dass ich da auch im Lauf der Jahre und quasi im Lauf meines Fanseins immer wieder so wie so neue Ebenen freigeschaltet haben. Dadurch, dass ich tiefer rein bin oder mich für andere Aspekte davon selbst interessiert habe oder so. Ne? Am Anfang als Teenager haben mich dann Sachen unheimlich berührt, wo ich aber auch vielleicht teilweise die Texte noch gar nicht so gut verstanden habe, wie dann später, ne, wo man auf so Details reagiert. Und sie ist einfach eine Dichterin, ne, und sie hat unheimlich starke, auch einfach einzelne Bilder, ne, die so für sich stehen, ohne dass man den Rest des Textes sich so richtig doll angehört haben muss. Also, weiß ich nicht, I could drink a case of you. Reicht irgendwie, auch wenn man den Rest nicht verstanden hat, dass einen der Song berührt. Du bist in meinem Blut wie heiliger Wein. Du schmeckst so bitter und so süß. Selbst wenn ich eine ganze Kiste von dir trinken würde, könnte ich mich immer noch auf den Füßen halten. Und was ich tatsächlich später dann eigentlich erst so voll freischalten konnte, war der Humor in den Texten. Und auch das ist was, was mich natürlich sehr erfreut, weil ich immer Humor im Texten gesucht habe und immer darum gekämpft habe, ob man das darf oder nicht. Und ich immer das Gefühl hatte, Frauen dürfen das noch weniger als alle anderen. Und sowieso darf es aber eigentlich niemand so richtig. Ne? Also es gibt so Puristen, die finden, Humor hat irgendwie in Popmusik nichts verloren. Und da war ich immer schon nicht einverstanden. Und ja, in dieser zarten, also der erste Eindruck, finde ich, von Joni Mitchell ist so zart und verletzlich und nachdenklich und eben so ultra-feminin. Und dann irgendwann zu merken, boah, ist die schlau und ist die lustig und ist sie vor allem auch bösartig. Na, also wenn man dann irgendwann natürlich auch so ein bisschen vielleicht einen Einblick bekommt, um welche Männer es da geht oder ja, wen sie da besingt, oder dann ist es teilweise einfach sehr lustig. Dieser Anfang von Case of You, ne, mit Constantly in the Darkness, Where is That At? Das finde ich ist ein unheimlich gutes Beispiel für die Gleichzeitigkeit auch von Humor und diesen Spitzen und gleichzeitig einer großen Melancholie. Und das ist natürlich, finde ich, die Königsdisziplin, so, ne? Das irgendwie gleichzeitig zu können. 1967 waren Leonard Cohen und Joni Mitchell kurze Zeit ein Paar. Einige Songs, die von ihrer Beziehung inspiriert waren, waren bereits auf Platte erschienen. 1971 dann A Case of You auf dem Album Blue. Die erste Strophe beginnt mit dem Versprechen des Geliebten, so beständig wie ein Nordstern zu sein. Und das kurz bevor ihre gemeinsame Liebe verloren ging, wie das Song-Ich vorausschickt. Constant is a northern star, you know, Brutus says that to Julius Caesar before he knifes him. Beständig wie ein Nordstern, das sagt Brutus zu Julius Caesar, bevor er ihn ersticht. Aber Leonard Cohen hat mir gesagt, dass er das Joni nicht mit der Ironie von Shakespeare gesagt hat. Und ich habe das Gefühl, dass der Nordstern auch an die Nordlichter von Kanada erinnert. Und Joni und Leonard sind beide Kanadier. Aber die Zeile, die darauf folgt, ist echt der Clou. Ständig in der Dunkelheit, wo soll das sein? Wenn du mich brauchst, ich bin in der Bar. Solche witzigen Sprüche könnte man in einer Screwball-Komödie mit Cary Grant und Katharine Hepburn hören. Sie verwandelt Leonards Shakespeare-Zitat in einen Witz. Ich weiß nicht einmal, ob Joni überhaupt wusste, dass er Shakespeare zitierte, aber sie durchschaute, dass seine poetische Bemerkung ein Spruch war. Wenn er zu ihr sagte, ich bin so beständig wie ein Nordstern, antwortet sie ihm, komm schon, ich kenne dich. And I don't know if Joni even knew that he was quoting Shakespeare. Das war das Besondere an Joni. Sie kannte die Menschen. Sie durchschaute die Leute. Und sie durchschaute Leonard Cohen. Und wenn Leonard Cohen ihr einen Spruch auftischte, erwiderte sie, wenn du so beständig bist wie ein Nordstern, dann ist der Stern nicht im Dunkeln, du bist es. Du wirst nicht für mich da sein. Du bist keine Person, auf die ich zählen kann. Du bist hier, du bist magisch und dann bist du weg. Das Lied klingt so sentimental. Die Leute denken, es sei ein dunkles, trauriges Lied. Aber ich finde, dass da ein Witz drin steckt. Vielleicht lässt er sich nicht adäquat übersetzen. Das hat so einen bestimmten Tonfall. I think the joke maybe doesn't translate. I think like idiomatically it doesn't translate. There's a tone to it. For the Roses ist ein Song, den Joni Mitchell 1971 während einer längeren Auszeit an der Küste der kanadischen Provinz British Columbia schrieb. David Jaffe hat lange gebraucht, bis er den Text überhaupt wahrnahm. I think that there's so much beauty in the way Joni sings things that like in der Art, wie Joni singt, liegt so viel Schönheit, dass es der Text schwer hat, rüberzukommen. Ich habe ewig gebraucht, um zu verstehen, worum es in dem Song For the Roses geht. Irgendetwas in der Melodie ist einfach wunderschön. Es hat sehr lange gedauert, bis ich herausfand, dass sich For the Roses auf eine Redewendung aus dem Pferdesport bezieht. Wenn ein Pferd auf die Weide gestellt worden war und die Leute, die für das Pferd verantwortlich waren, wussten, dass es keine Kraft mehr hatte und die besten Rennen hinter ihm lagen, legten sie dem Pferd einen Rosenkranz um den Hals. Das Pferd läuft noch einmal eine Runde und dann wird es rausgeführt und erschossen. Und so dachte Joni Mitchell über das Musikgeschäft. Dabei hatte sie noch nicht einmal ihren größten Hit gehabt, sie war noch jung. Und sie sah all das schon. Sie hatte eine ziemlich zynische, aber auch irgendwie zutreffende Sicht auf das Musikgeschäft. Und ihr erging es darin noch besser als den meisten anderen. Sie war jung und sie hatte das schon gesehen. Es war ziemlich zynisch. View, but also kind of accurate view of the music business. And she did better than most, you know? There's something very soothing about the sound of it. Der Klang hat etwas sehr Beruhigendes an sich. Man kann einfach in diesen Akkorden ertrinken, ohne zu wissen, dass es ein bitteres Lied war. Just like, you know, you could just like drown in those chords without knowing that it was a bitter song, you know. So then the song starts, you know, I heard it in the wind last night, sounded like applause. Gestern Abend habe ich's im Wind gehört, es klang wie Applaus. Hast du hier oben Applaus bekommen? Es scheint viele trübe Jahre her zu sein, dass ich sowas von Angesicht zu Angesicht gehört habe. Oder dich von Angesicht zu Angesicht gesehen habe. Aber heute Abend kann ich dich hier spüren. Ich bekomme diese Zettel mit Schmetterlingen und Fliederspray von Mädchen, die mir einfach sagen müssen, dass sie dich irgendwo gesehen haben. She's really writing to James Taylor somewhere. Eigentlich wendet sie sich hier an James Taylor. James Taylor, US-amerikanischer Singer-Songwriter. Joni Mitchell und er waren ab dem Sommer 1970 bis Anfang des folgenden Jahres ein Paar. Gestern Abend habe ich's im Wind gehört. Es klang wie Applaus. Toll. Es ist Nacht und sie ist wach. Ihr Grundstück ist von allem abgeschieden. Eine schöne Nacht im August. Und dann hört sie das Rascheln und Rauschen der Bäume. Und am Ende sagt sie, dass das Arbutusbäume sind. Arbutus war ein Baum, der in diesem Teil von British Columbia an der Westküste Kanadas heimisch war. Der Arbutus war ein sehr widerspenstiger Baum. Er wuchs in der freien Natur. Als man versuchte, Arbutusbäume in Vancouver in einer Straße namens Arbutus Street zu pflanzen, konnten sie in der Stadt nicht gedeihen, nur in der Wildnis. Und ich glaube, dass Joni sich mit diesem Baum identifizierte. Sie identifizierte sich oft mit der Natur. Did you get around this resounding free way up here? You know, the wind sounds like applause. Seems like many dim years ago when I saw you face to face or heard you face to face, but tonight I can feel you here. Just talking about James Taylor. Get these notes on butterflies, on lilac sprays from girls who just have to tell you. They saw you somewhere. It's just the sound can seduce you. Der Klang kann dich verführen, bevor du weißt, worum es in dem Song geht. Ich habe ihn lange Zeit geliebt, ohne wirklich zu wissen, worum es ging. Es gibt da so viel, was einen ablenkt. Ihre Schönheit, die Schönheit der Stimme, der Gitarre, Akkorde, die Worte. Es passiert da so viel, dass du dich einfach in diese Akkorde hineinziehen lassen kannst. Wunderschön. The beauty in the voice, the beauty in the guitar, the beauty in the chords, the beauty in the words. There's so much going on that you can just get soaked up in just these chords. Selbst jemand, der kein Englisch kann, kann ihr zuhören. Genauso wie ich begeistert bin, wenn ich Maria Callas oder Cecilia Bartoli auf Italienisch singen höre. Beautiful. So you could like hear, you could be someone who doesn't know English and hear her singing it and just, you know, the way I would be blown away by hearing, you know, Maria Callas or Cecilia Bartoli. Und jetzt sieht man dich auf riesigen Bildschirmen und auf Partys für die Presse und für die Leute von der Firma, denen ein Stück von dir gehört. Sie werfen mit deinem neuesten goldenen Ei um sich und spekulieren, ob das nächste Ei im Nest auch so glitzern wird für sie. Wer weiß das schon? Heard it in the wind last night, sounded like applause. Did you get around resounding for you way up here? Seems like many dim years ago since I heard that face to face or seen you face to face. Though tonight I can feel you here. I get these notes on butterflies and lilac sprays from girls who just have to tell. Die Herrlichkeit. Gerade wenn du Gefallen an Anbetung findest, holen sie die Hämmer raus und die Bretter und die Nägel. Ich hörte es gestern Abend im Wind. Es klang wie Beifall. Kalt ist es jetzt. Das Ende des Sommers. Keine glänzend heißen Nächte mehr. Es war nur das Rascheln der Arbutusbäume und das Poltern der Baumstämme. Und der Mond schweifte über das schwarze Wasser, wie ein leerer Scheinwerfer. Auf die Frage, ob wir als Zuhörende oder Lesende eindeutig verstehen können, was wirklich mit einem Text gemeint ist, oder ob alles alles bedeuten kann, antwortet Ruth Charnock mit einer höflichen Gegenfrage. Was es denn bedeuten würde, wenn wir in der Lage wären, die Aussage eines Textes genau zu verstehen? As a teacher of literature, that was my training as an academic, but I still teach literature just outside of universities. Ich habe eine Ausbildung als akademische Literaturdozentin und unterrichte immer noch Literatur, nur eben nicht an Universitäten. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Angst teilen, weil sie wissen, wie Bedeutung, Literatur und Interpretation an Schulen gelehrt werden, auch über Ländergrenzen hinweg. An einem Ende des Spektrums, das Sie zu Beginn Ihrer Frage beschrieben haben, steht die Auffassung, dass der Empfänger oder der Leser derjenige ist, der die Bedeutung erschafft und es keine Rolle spielt, was die Autorin oder der Autor meinte oder beabsichtigte. Es kann also auch keine Fehlinterpretation geben. Auf der anderen Seite ist die Intention von Autorin oder Autor von zentraler Bedeutung. Und man kann sich als Leserin oder Leser irren. Der Grund, weshalb ich Ihnen die Frage gestellt habe, mich interessiert, was wir von beiden Enden dieses Spektrums erwarten. Ich glaube nämlich nicht, dass es eine endgültige Antwort auf diese Frage gibt. Ich halte Sprache für etwas, das sehr flüchtig und schwer fassbar ist. Sie verändert sich im Laufe der Zeit massiv. Jedes beliebige Wort hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Es verändert sich von Kultur zu Kultur, von Kontext zu Kontext. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die die Art und Weise, wie wir etwas verstehen, beeinflusst. Wissen Sie, ich habe selbst als Lyrikerin und als Schriftstellerin erlebt, dass ich Dinge schreibe, die einfach aus mir herauskommen, ohne dass ich genau weiß, was ich damit gemeint habe. Und wenn ich dann danach gefragt werde, habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht. Sag du es mir oder lass es bleiben. Wahrscheinlich bin ich im Moment mehr daran interessiert, wie sich die Dinge anfühlen und welche Art von Wissen über die Welt in Gefühlen und emotionalen Reaktionen steckt. Mehr als daran interessiert, was etwas definitiv bedeutet. Und ich versuche nicht relativistisch zu sein. Natürlich bedeuten die Dinge etwas. Aber ich denke, dass es wirklich kompliziert ist und dass diese Frage viel mit dem Wunsch zu tun hat, etwas richtig zu machen. Und mit dem Wunsch nach einer gewissen Nähe zu den Dingen, die wir wirklich lieben. Und natürlich bin ich eine Kritikerin und Rezensentin. Und als ich das Buch über Joni Mitchell schrieb, fühlte ich mich sehr mit dieser Frage konfrontiert, weil ich diese Lieder so sehr liebe. Ich liebe sie. Sie sind in meinem Herzen, sie sind in meinem Körper, sie sind in meiner Seele. Wie kann ich über sie schreiben? Wie kann ich es wagen, von dem einen oder anderen eine Interpretation zu formulieren? Noch mehr beunruhigt hat mich, dass Joni Mitchell oft gesagt hat, wie sehr sie Akademikerinnen und Akademiker hasst. Beim Schreiben war sie manchmal in meinem Kopf wie eine kritische Elternfigur. Eine wirklich interessante Frage ist das, aber ich glaube nicht, dass ich sie jemals endgültig beantworten kann. Hinzu kommt, dass auch die Urheberinnen und Urheber literarischer Werke nicht immer als Zeuginnen oder Zeugen geeignet sind. Und auch für sie kann sich die Bedeutung ihrer eigenen Texte im Laufe der Zeit ändern. Mitchell spricht darüber 1994 in einem Interview für den Radiosender KCRW in Santa Monica, Kalifornien. Ausgangspunkt ist die Frage, ob sie noch zu ihren alten Songs stehen könne. Die meisten von ihnen haben Bestand. Einige von ihnen sterben eine Zeit lang. Und dann bekommt man eine neue Perspektive auf sie. Man macht eine andere Erfahrung, die sie wieder aktuell macht. Das ist das Seltsame an den Interviews. Du hast ein neues Album fertig und sie fragen dich, was hast du mit dem und dem gemeint? Das ist irgendwie schade, denn das schränkt das Ganze ein. Was man zu dem Zeitpunkt meinte, als man den Text schrieb, ist eine Sache. Aber selbst der Autor oder die Autorin können 10 Jahre später eine andere Erfahrung machen, die dem Ganzen eine ganz neue Richtung gibt. Und sobald die Songs veröffentlicht werden, bringen die Leute natürlich alle ihre eigenen individuellen Erfahrungen mit ein. Die menschliche Natur bleibt, wie sie nun mal ist. Aber es gibt eine Menge verschiedener Perspektiven. Und der Blickwinkel des Autors oder der Autorin kann sich im Laufe der Zeit verändern. Wenn das passiert, gibt es dem Stück eine Art neues Leben. I came upon a child of God. He was walking along the road. And I asked him, I said, where you going? And this he told me. Mitchell ist mit Alben wie Blue zu einer Ikone des introspektiven Songs geworden. Aber es gab immer auch die Lieder mit explizit politischer Botschaft. Zum Beispiel Sex Kills über die aggressive Stimmung in Los Angeles Anfang und Mitte der 90er Jahre. Den Antikriegssong The Fiddle and the Drum von 1969 oder die frühe ökologische Warnung von Big Yellow Taxi, die sie nach einem Aufenthalt auf Hawaii 1968 schrieb. Asphaltierte Parkplätze statt Paradies, Bäume im Baummuseum, Sorge um Vögel und Bienen. Du weißt nicht, was du hast, bis es weg ist. Oder der Song über diese 3 Tage, an denen ein Gegenentwurf zu Feindseligkeit und Gewalt in Woodstock gelebte Realität wurde. Als wir nach Woodstock kamen, waren wir 500.000 Menschen. Und überall wurde gesungen und gefeiert. Ich träumte, Ich sah, wie sich die Bomber mit ihren Gewehren am Himmel über unserer Nation in Schmetterlinge verwandelten. Wir sind Sternenstaub, Milliarden Jahre alter Kohlenstoff. Wir sind golden, gefangen in des Teufels Pakt. Und wir müssen wieder zurück in den Garten. In Saskatoon, I like to dance in any part of the town. There were divisions. Oh, you can't go over on that side of the town. In Saskatoon habe ich in jedem Stadtteil gerne getanzt. Dabei gab es so Trennlinien wie, oh, da kannst du nicht hingehen. Das ist eine harte Gegend, das falsche Viertel. So etwas gibt es immer. Aber ich bin trotzdem hingegangen. Dieses Denken in voneinander getrennten Gruppen bringt uns um. Es taucht bei jeder Gelegenheit auf. Bei den Iren, Mann und Frau, Gewinner und Verlierer. Die Aufteilung in gut, besser, am besten. Es ist schwer, das zu überwinden. Joni Mitchell im Gespräch mit Paul McGrath für den kanadischen Fernsehsender CBC 1988. 14 Jahre später versucht sie in dem Film Woman of Heart and Mind von Susan Lacy ihre Haltung grundsätzlicher zu beschreiben. Sie war damals Ende 50. I tried to train myself to be a realist. Ich habe versucht, mir anzugewöhnen, realistisch zu sein. Ich bin nicht zynisch. Für mich geht es darum, ob man mit einem guten Herzen durch dieses Leben kommen kann. Darum habe ich mich bemüht. Bei all der Ungerechtigkeit und all den Dingen, die einen ärgern, musst du versuchen, dass sich das Herz wieder erholt und neu aufblüht. Joni Mitchell ist eine gefeierte Sängerin und Songschreiberin. Trotzdem bezeichnet sie Musik nicht als ihre Muttersprache. Weitere Ambivalenzen in ihrem Leben und Werk beleuchten Judith Holofernes, David Jaffe und Ruth Chanuk. Und es geht um die Frage, gibt es Parallelen zwischen Songs und Tattoos? Weniger bekannt als die Musikerin ist die Malerin und Fotografin Joni Mitchell. Viele ihrer Plattencover hat sie selber gestaltet, in den unterschiedlichsten Stilen. Verspielte Linien und ein Dickicht aus vielfarbigen Blumen und Vögeln sind auf dem Cover ihres Debütalbums zu sehen. Ein leuchtendes, fotorealistisches Selbstporträt in Nahaufnahme auf der Vorderseite ihres zweiten Albums Clouds. Dann beim dritten Album Ladies of the Canyon ein minimalistisches Selbstporträt aus wenigen Linien auf großer, weißer Fläche. Kontrastiert mit einem kleineren, farbigen Bild von Häusern in Laurel Canyon. Auf der Vorderseite ihrer LP Mingus aus dem Jahr 1979 wiederum ist ein abstraktes Gemälde abgebildet. That's one thing that's always like a Für mich bestand immer ein großer Unterschied zwischen der darstellenden Kunst und der Arbeit eines Malers. Ein Maler malt ein Bild und das war's. Er hatte die Freude, es zu schaffen und hängt es an irgendeine Wand. Jemand kauft es wieder oder vielleicht kauft es niemand und es liegt irgendwo auf einem Dachboden, bis er stirbt. Aber wisst ihr, niemand hat jemals zu Van Gogh gesagt, mal noch mal eine sternenklare Nacht für uns mal. Er hat es gemalt. Das war's. Es gibt Unterschiede zwischen Malerei und Bühnenkunst. Aber ich habe auch Parallelen in der Entwicklung von Malerei, Lyrik und Musik erlebt. Meine frühe Musik enthielt zu viele Verzierungen und zu viele Adjektive. Mein Zeichenstil war zu verschnörkelt. Das gleiche ästhetische Problem zog sich durch alle meine drei Ausdrucksformen. Zuerst veränderte sich etwas in der Malerei. Als die Zeichnungen mutiger und reduzierter wurden, verschwanden die Adjektive und meine Musik wurde rhythmischer. Malen und Gestalten hat sie sich genauso autodidaktisch und selbstbestimmt erschlossen wie Musik. Joni Mitchell, 1985, im Gespräch mit dem Journalisten Michael Small. Ich glaube nicht, dass ich von einer bestimmten Art Malerei herkomme. Ich habe mir einfach Bilder angesehen. Als ich in Europa auf Tournee war, habe ich Museen besucht, um zu sehen, was die so als Meisterwerke ansehen. Ich schaue sie mir an. Manchmal sprechen sie mich an und etwas geht in meine Seele über. Bei Musik ist es genauso. Immer wenn man etwas bewundert, wird sich das früher oder später in der eigenen Arbeit niederschlagen. Ich lerne so durch Osmose. Der Akt der Bewunderung ist ein Moment der Inspiration. Er ist die wahre Wertschätzung. Aha! Es geht einem ein Licht auf, eine Art von Erkenntnis. Und früher oder später, morgen oder in 2 Jahren, wird das, was dir daran gefallen hat, in deine Arbeit einfließen. In den 70er und 80er Jahren überwand Mitchell ihre Abneigung gegen abstrakte Malerei. Ein YouTube-Video der Londoner BBC dokumentiert, wie sie gerade intuitiv große Farbportionen auf einer großen Leinwand verteilt. Und ein anderes Video auf derselben Plattform bietet die Gelegenheit, sich von ihr einige Bilder einer Ausstellung 1988 in Japan erklären zu lassen. In den 90er Jahren wurde ihr Malstil wieder konservativer und figurativer. Ihre Bilder von Landschaften in Kanada entstanden überwiegend auf der Basis von eigenen Fotografien oder Skizzen, die sie dann in Los Angeles ausarbeitete. Freunde oder Katzen sind weitere bevorzugte Themen ihrer Bilder. Ich male nicht für Galerien, nicht für Museen. Ich male etwas, das zu meiner Couch passt. Das ist so gut wie jeder andere Grund dafür. Ich meine, letztlich sind die Bilder alle Innendekoration. Ich singe meine Sorgen und male mein Glück. Diese Aussage von Mitchell wird oft zitiert, um ihr quasi arbeitsteiliges Vorgehen in den Künsten auf den Punkt zu bringen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Als sie die grauenhaften Bilder vom 11. September 2001 live im Fernsehen miterlebte, fotografierte sie, was sie auf dem Bildschirm sah, malte die Szenen und kontrastierte sie in Doppelbildern mit der Schönheit und Ruhe der Aussicht aus ihrem Schlafzimmer in Bel Air, Los Angeles. In Reaktion auf den Einmarsch der USA und ihrer Koalitionäre in den Irak 2003 entstand eine mehrteilige Reihe mit dem Titel Green Flag Song, eine Serie von großformatigen, grün getönten Triptychen, die aus digital bearbeiteten Kombinationen von Fotos entstanden sind und auf Leinwand gedruckt wurden. Ausgangspunkt war ein defekter Fernseher Mitchells, der seltsam verfärbte Bilder aus dem Krieg übertrug, die sie im nächsten Schritt abfotografierte und dann weiterverarbeitete. Der Wechsel zwischen verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen scheint für Joni Mitchell fast eine existenzielle Notwendigkeit zu sein. Lyrischer, musikalischer oder malerischer Ausdruck erwachsen aus unterschiedlichen inneren Zuständen, wie sie in einem Radiointerview im September 1998 erklärt. Well, I'm a painter first and a musician second, as it turns out. Ich bin in erster Linie Malerin und erst in zweiter Linie Musikerin. Ich habe das Ego einer Malerin und finde es spannend, Farben nebeneinander zu stellen. Das ist für mich wie ein privater Rausch. Ich bin ein Einzelkind. Malerei ist eine Art Spiel, das man alleine spielt. Wenn ich diese Farbe neben diese Farbe stelle und eine weitere Farbe hinzufüge, bekomme ich einen Kick. So ist es auch bei der Musik. Ich kenne mich in der Musikersprache nicht aus. Ich weiß nicht, in welcher Tonart ich spiele. Ich bin also im Grunde eine hochentwickelte Ignorantin. Meine Akkorde wähle ich nach eigenem Geschmack aus, so wie ich die eine Farbe neben eine andere setzen würde. Ich betrachte mich als eine Malerin, die Musik komponiert. Ich erhalte mir meine Kreativität, indem ich von einer Kunstform zu einer anderen wechsle. Wenn mir musikalisch oder beim Schreiben nichts mehr einfällt, male ich. So kann sich das Ohr eine Weile ausruhen, beziehungsweise die Psyche und der Verstand. Denn in der Poesie muss man viel in die Tiefe gehen. Meine Art zu schreiben erfordert eine Menge Meditation. Und manchmal stößt du beim Abstieg in einige dieser Themen auf Dämonen. Ich glaube, dass es beim Wechsel von der Lyrik zur Malerei und zurück zur Musik um drei verschiedene psychologische Prozesse geht. Wenn du malst, schaltest du den inneren Dialog komplett ab. Es geht nur noch um Synapsen. Und gelegentlich sagt eine Stimme wie Robbie der Roboter, rot in der oberen rechten Ecke, es geht nur um Impulse. Lyrik dagegen hat fast etwas von Wahnsinn. Du musst sich überschneidende Gedanken, ein Chaos in deinem Kopf heraufbeschwören und dir dann etwas davon herauspicken. Ohne die Malerei, durch die ich den Kopf frei bekomme, könnte ich so etwas nicht tun. Und die Musik war immer ein wahres Geschenk für mich und hat mich beruhigt. Lyrik ist psychologisch gefährlich und die Malerei gleicht das irgendwie aus. There's a man who's been out sailing in a decade full of dreams, and he takes her to his schooner and he treats her like a queen. Baron beads from California with their amber stones and their green. He has called her from the harbor, kissed her with his freedom. He has heard her off to starboard in the breaking and the breathing of the water weeds. And she's so busy being free. Cactus Tree von Joni Mitchell aus dem Jahr 1968 ist das Porträt einer selbstbewussten Frau. Präsentiert wird es nicht aus der Ich-Perspektive, sondern aus der Sicht einer Erzählerin, die über diese Frau und die Männer in ihrem Leben berichtet. Zentrale Metapher ist der titelgebende Kaktus. Das Herz der Frau ist erfüllt und gleichzeitig hohl, wie das Innere eines Kaktus. Sheila Weller hat in ihrem Mitchell-Porträt in dem Buch Girls Like Us diesen Song als Hymne weiblichen Triumphes bezeichnet. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass noch andere Bedeutungen mitschwingen, zum Beispiel in der Art, wie Mitchell in dieser Live-Aufnahme aus dem Jahr 1974 die refrainartige Zeile singt »Und sie ist so damit beschäftigt, frei zu sein«. Das erklärte Mitchell Jahrzehnte später ihrem Biografen David Jaffe. In Cactus Tree geht es um eine Frau, die eine Menge Verehrer hat. Aber keine von ihnen passt so richtig. Und wie ironisch, sie ist völlig damit beschäftigt, frei zu sein. Das trieft nur so von Ironie. Ich habe versucht, so frei zu bleiben, dass ich ganz ich selbst sein konnte. Doch die Männer machen immer einen auf Strippenzieher. Sie glauben, das ist ihr gutes Recht. Ruth Charnock ist die Herausgeberin des Sammelbands Joni Mitchell New Critical Readings mit Beiträgen von ihr und 10 weiteren AutorInnen aus England und den USA. When I came to write the book, which I started to think about around about 2015, I hosted an event, I invited people to come. Als ich 2015 begann, mir über dieses Buch Gedanken zu machen, organisierte ich ein internationales Symposium zu Joni Mitchell. Während dieser Arbeit begann ich, anders über ihr Album Blue und die ersten Songs darauf nachzudenken. Als ich Anfang 20 war, standen All I Want, Carrie und California für diese ganz bestimmte Form von Freiheit, die ich als Frau erreichen könnte, und für ein Gefühl von dieser Freiheit. Als ich mir das Album mit Mitte 30 in Vorbereitung für das Buch noch einmal anhörte, begann ich zu bemerken, wie stark gerade diese Platte von dem Gefühl geprägt ist, vom Patriarchat in die Enge getrieben zu werden, festzustecken, verloren zu sein. Es geht darum, Frauenfeindlichkeit verschiedenster Art zu erleben, sich frei fühlen und als Frau artikulieren zu wollen und sich aus allen möglichen komplizierten Gründen dazu nicht in der Lage zu fühlen. Ich glaube, mit der Zeit hat sich mein Gefühl für die Nuancen dieses Albums wirklich intensiviert. Articulate oneself as a woman and not feeling able to for all sorts of complicated reasons. So I think over time my sense of the nuances of that album, yeah, has really deepened. Im US-amerikanischen Magazin Rolling Stone erschien 1971 eine Grafik, die Mitchells Liebhaber auflistete. Sie war tief verletzt, nicht zuletzt, weil ihr Beziehungen mit Männern angedichtet wurden, mit denen sie maximal ein paar Worte gewechselt hatte. 2002 äußerte sie sich dazu in Susan Lacys Dokumentation Woman of Heart and Mind. I was singled out by my own generation. Ich bin von meiner eigenen Generation ausgegrenzt worden. Dieses Schaubild mit mir als Herzensbrecherin hat mir klargemacht, dass dieses Hure-Madonna-Ding nie verschwinden würde. Wir erlebten einen komplexen gesellschaftlichen Umbruch. Das waren im Grunde hohle Phrasen. Ich war keine Anarchistin. Es gab keine freie Liebe. Sie war mit großen Einschränkungen verbunden. Frei war sie für Männer, aber nicht für Frauen, so wie immer schon. Trotz ihrer Erfahrungen mit Sexismus unterschiedlichster Ausprägung und ihrer Selbstbehauptung in der männerdominierten Musikbranche hat sich Joni Mitchell immer wieder von Feministinnen distanziert. Zum Beispiel 1994 in einem Interview bei der Londoner BBC. I just don't think I wrote for women. I wrote for relationships. I wrote to both men and women. Ich glaube einfach nicht, dass ich für Frauen geschrieben habe. Ich habe für Beziehungen geschrieben. Ich schrieb für Männer und Frauen in ihrer jeweiligen Beziehung. Ich war nie eine Feministin, weil mir das zu sehr in Richtung Apartheid ging. Alle Feministinnen, die ich je getroffen habe, hassten Männer, die meisten jedenfalls. Sie dachten, es gäbe nur sie und wir. Ich war ständig in der Gesellschaft von Männern. In der Regel in einer großen Entourage von Männern. Weil ich daran gewöhnt war, fühlte ich mich in ihrer Gesellschaft viel wohler als in der von Frauen. Die waren mir irgendwie fremd. Ich denke, dass Joni Mitchell in puncto Feminismus etwas wirklich Interessantes zu bieten hat. Sie ist eine brillante Kritikerin von geschlechtsspezifischen Rollen, Heteronormativität und Frauenfeindlichkeit. Ich will sie nicht als gute oder schlechte Feministin hinstellen, das würde ich sowieso nicht tun. Und sicher nicht, wenn es um Songs geht, die sie in ihren 20ern oder 30ern geschrieben hat. Ich habe keinen Spaß daran, das Werk von jemandem nach Anzeichen für eine politische Haltung zu durchforsten, die mit meiner übereinstimmt. Vor so etwas habe ich mich immer gehütet. Ich denke, dass ihre politischen Ansichten zum Thema Gender kompliziert sind. In der Vergangenheit hat sie sich gerne als eine der Jungs gesehen, präsentiert. Halt in dem Sinne, mit den Jungs rauchen und einen trinken gehen. Es ist ziemlich schwierig, das als feministische Erzählung zu reklamieren. Aber sie ist für mich auf jeden Fall eine der Personen, an denen ich mich orientiert habe, als ich mich mit meiner eigenen feministischen Sichtweise und Praxis beschäftigt habe. Aber sie muss sich selbst nicht als Feministin begreifen, damit ich das Gefühl habe, sie bei bestimmten Erfahrungen als Verbündete an meiner Seite zu haben. Do I need her to kind of identify herself as a feminist in order for me to feel like she's, you know, that I can look to her as an ally for certain experiences? No, like, I don't need her to do that. So, but yeah, that's how I feel about it. think I'm like your mother, or another lover, or your sister, or the queen of your dreams, or just another silly girl, when love makes a fool of me. Ich bin eine Frau mit Herz und Verstand. Hab genug freie Zeit, kein Kind großzuziehen. Du kommst zu mir wie ein kleiner Junge und bekommst von mir Tadel und Lob. Du denkst, ich bin wie deine Mutter oder eine weitere Geliebte oder deine Schwester oder die Königin deiner Träume oder nur ein weiteres dummes Mädchen, wenn die Liebe eine Närrin aus mir macht. Nach dem Rausch, wenn du wieder runterkommst, bist du immer enttäuscht. Nichts macht dich mehr froh. Mach deine Geschäfte, deinen Bürokram. Gewinn deine Medaillen. Fick deine Fremden. Hinterlässt das nicht ein leeres Gefühl bei dir? Ich suche nach Zuneigung und Respekt. Ein bisschen Leidenschaft. Und du willst Stimulation, nichts weiter. Aber du weißt, ich werde versuchen, für dich da zu sein, wenn dir die Zuversicht abhanden kommt. Du kritisierst und du schmeichelst. Du imitierst die Besten und den Rest lernst du auswendig. Am meisten beeindruckst du mich, wenn du es nicht einmal versuchst. You criticize and you flatter. You imitate the best and the rest you memorize. You know the times you impress me the most are the times when you don't try. When you don't even try. Mitchell im Gespräch mit David Wild für das Magazin Rolling Stone im Jahr 1992. Die meisten meiner Helden sind leider Monster. Und es sind Männer. Wenn man ihre Persönlichkeiten von ihrer Kunst trennt, dann sind meine größten Helden schon immer Miles Davis und Picasso gewesen. Denn wir haben eines gemeinsam. Sie waren rastlos. Ich kenne keine weiblichen Vorbilder, die so waren. Aber Picasso war ständig auf der Suche und veränderte sich immer wieder. Ich habe zwar meine Lieblingsperioden von Miles, aber ich würde immer wieder zu einem Konzert von ihm gehen, egal in welcher Konstellation. Denn er hat es geschafft, lebendig zu bleiben. Genie oder Monster ist der Titel eines neuen, äußerst lesenswerten Buches der US-amerikanischen Autorin und Essayistin Claire Dederer. Es handelt von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen und von ihrer Suche nach der eigenen Identität als Schriftstellerin und Mutter. In einem Kapitel kommt sie auf Joni Mitchell zu sprechen. Sie greift deren Formulierung auf, dass die meisten ihrer Helden Monster seien und bezieht sich dabei auch auf das Mitchell-Porträt, das Sheila Weller in Girls Like Us gezeichnet hatte. Für Mitchell war die Trennung zwischen Leben und Kunst keine ästhetische Frage, sondern überlebensnotwendig. Vielleicht lieferte die Monstrosität von Picasso und Davis ihr eine Art Modell, das Persönlichste, die Mutterschaft, im Namen der Kunst beiseite zu schieben. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass Mitchell keine im geläufigen Sinne sympathische Person ist. Als ich Girls Like Us las, war ich gleichzeitig enttäuscht und enorm inspiriert davon, wie anstrengend Mitchell im Vergleich zu Carly Simon und Carole King wirkte. Allein die Tatsache, dass Mitchell es ablehnte, sich für das Buch interviewen zu lassen, machte sie mir noch sympathischer als vorher. Für mich, eine Schriftstellerin, die dringend kompromisslose weibliche Vorbilder brauchte, schien sie sich voll und ganz der Rolle der Künstlerin verschrieben zu haben. Sie hatte keine Angst davor, als überheblich wahrgenommen zu werden. Sie hatte nicht das Bedürfnis, gemocht zu werden. Wenn schon, dann wollte sie geliebt werden. In einer aufschlussreichen kleinen Passage aus Girls Like Us beschreibt Ouella, dass Joni Graham Nash bei ihrer ersten Begegnung mit ihren Songs umwarb, wie sie es auch bei Roy Blumenfeld, Leonard Cohen und David Crosby getan hatte. Trotz ihrer fragilen Weiblichkeit präsentierte sie potenziellen Liebhabern ihre Werke wie ein Mann. Jede Künstlerin weiß, dass man sich mit dieser Art von Selbstbewusstsein nicht gerade beliebt macht. Ist es Zufall, dass Mitchell auch die einzige echte Titanin der Rock-Ära war? David Jaffe hat sich in den Jahren 2007 und 2015 mehrmals für lange Interviews mit Mitchell getroffen. Jedes Mal habe sie mehr von sich preisgegeben, schreibt Jaffe im Nachwort seiner Biografie. Ich sagte ihr einmal, dass sie schon lange, bevor ich sie traf, meine Lehrerin gewesen sei. Das wird sich nicht ändern. Jaffe kam im Laufe des Gesprächs für diese lange Nacht ebenfalls auf Mitchells Äußerungen über Pablo Picasso und Miles Davis zu sprechen. Joni is no better or no worse than the rest of us. She just happens to write. Joni ist nicht besser oder schlechter als der Rest von uns. Sie schreibt nur zufällig einige der besten Songs, die wir haben. Joni wollte wie Miles und Picasso sein, aber sie hat deren Monstrosität fast romantisiert. Und in gewisser Weise war sie selbst ein kleines Monster. Nicht wie sie, aber auf ihre eigene Art. Ich meine nicht heute, denn jetzt ist sie natürlich 79 Jahre alt und erholt sich von einer Gehirnblutung und feiert ein bemerkenswertes Comeback. Aber ich meine, als ich mit ihr sprach, war sie die ganze Zeit so wütend. Sie war furchterregend. Und sie hat eine Menge Leute aus ihrem Leben gestrichen. Man wusste nie, wann das nächste Ding passieren würde. Jeder, der sie herausforderte, würde das nicht überleben. Durch das Aneurysma wurde alles anders. Aber die Joni, mit der ich gesprochen habe, ich glaube, sie war irgendwie stolz darauf, ein Monster zu sein. Und sie wollte ein Monster sein, wie ein Mann. Sie war nicht so gewalttätig wie Miles und Picasso. Aber sie war vielleicht auf andere Art ein Monster. Sie stellte mich ständig auf die Probe, weil sie fast alles gehasst hat. Nur ganz wenig mag sie und sie hat getestet, ob man da hineinpasst. Und wenn man dann ein falsches Wort benutzte oder etwas Falsches sagte, ließ sie einen das nie vergessen. Natürlich merkst du, dass hier ein Verstand agiert, der nicht mit dem von irgendjemand anderem zu vergleichen ist. Wir reden hier schließlich über den Verstand von Joni Mitchell. Sie ist ein Genie und man kann sich glücklich schätzen, wenn man jemals ein Genie trifft und viel Zeit mit so jemandem verbringt. Ich denke, sie ist ein Genie wegen ihrer Originalität, ihrer Tiefe, ihrer Perspektive. Sie ist ein Genie und davon gibt es nicht viele. I think she qualifies as a genius. Her originality, her depth, her perspective. You know, I think she's qualifies as a genius. And there aren't a lot of those. I mean, I don't know her, you know, so I wouldn't want to speak to. Ich kenne sie nicht, also möchte ich nicht über die Unwägbarkeiten ihres Charakters oder ihres Lebens sprechen. Ich habe absolut keinen Zugang dazu und es wäre seltsam und abartig zu sagen, Joni ist so, Joni ist so. An dem, was mir vorliegt, fällt mir auf, dass es Dinge gibt, über die sie sehr wütend ist. In vielen ihrer Songs steckt eine Menge Wut über die Art und Weise, wie die Welt regiert wird und von wem sie regiert wird. Und wie sich das auf eine Musikerin oder auf jeden anderen auswirkt, der zu einer marginalisierten Gruppe gehört. Ich glaube nicht, dass Wut und Freude sich gegenseitig ausschließende Eigenschaften oder Erfahrungen sind. Sie hat oft darüber gesprochen, wie sehr sie sich von der Musikindustrie verarscht und entrechtet fühlte und wie wenig sie sich geschätzt fühlte und missverstanden. Ich mag eigentlich verbitterte Frauen. Ich will natürlich nicht, dass jemand unglücklich ist, aber wenn ich eine Frau sehe, die ihre Wut lautstark zum Ausdruck bringt, gefällt mir das. Ich denke, wir brauchen mehr davon. Vielleicht ist also das Vergnügen, das ich in ihr sehe, eigentlich mein eigenes Vergnügen. Wer weiß das schon? So, maybe the pleasure that I'm reading onto her is actually my own pleasure. Who knows? Judith Holofernes schrieb 2018 anlässlich von Mitchells 75. Geburtstag einen Artikel für die Wochenzeitschrift Die Zeit. Darin fand sie für den Eindruck des Gekränktseins, den Mitchell in vielen späteren Interviews vermittelte, eine bemerkenswerte Formulierung. Ein zu wenig, im Ganzen zu viel. Da hatte ich das Gefühl, dass sie auf der einen Seite natürlich schon verbittert und frustriert ist einfach von Musik als Business, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann und auch tatsächlich die Versuchung sehr gut nachvollziehen kann, das auf Musik an sich zu übertragen. Ich musste da teilweise auch damit kämpfen, ne, dass man sich nicht seine Musikliebe davon versauen lässt. So, ne? Und da habe ich das Gefühl, dass sie diesen Kampf vielleicht zwischenzeitlich zumindest verloren hatte. So, ne? Und die Bitterkeit überwiegt. Und dann habe ich eben in diesem Artikel mit der Formulierung, dass sie sozusagen ein zu wenig im Ganzen zu viel empfindet, genau das gemeint. Ne? Das Business ist zu viel von allem. Zu viel Ruhm, zu viel angeguckt werden, zu viel beurteilt werden, zu viel so. Und dass man dann nur noch das Judgment of the Moon and Stars haben möchte, kann ich sehr gut verstehen. Und dann aber eben doch ein zu wenig, dass man manchmal das Gefühl hat, bei all dem, wie sie verehrt wird, hat sie sich auf ihre alten Tage manchmal so ein bisschen drauf geeinigt, dass sie eigentlich unterbewertet ist. Oh, ich denke, ich glaube nicht. So, ne? Und das ist einfach natürlich als Fan dann manchmal ein bisschen schwer fürs Herz. Aber wie gesagt, also mein neuester Eindruck ist vielleicht der, dass sie da auch schon längst wieder aufgetaucht ist. Wer die strahlende Joni Mitchell bei ihren wenigen Auftritten in den Jahren 2022 und 2023 erlebt hat, sei es live oder per YouTube, wird wenig Zweifel daran haben. Am 31. März 2015 war sie bewusstlos in ihrer Küche aufgefunden worden. Sie hatte dort schon 3 Tage lang gelegen. Eine Arterienerweiterung, ein sogenanntes Aneurysma, war in ihrem Gehirn geplatzt. Es kam zu schwerwiegenden Schädigungen. Doch sie hatte Glück. Dank der intensiven Behandlung und ihrem starken Willen kam zuerst die Fähigkeit zu sprechen zurück. Ende 2018 hieß es, dass sie wieder laufen lernte. Schon ab 2017 versammelten sich auf Anregung ihres alten Freundes und Sänger- und Songschreiberkollegen Eric Anderson bei ihr zu Hause befreundete MusikerInnen aus verschiedenen Generationen, um mit ihr zu musizieren. Die Singer-Songwriterin Brandy Carlile spielte eine große Rolle bei Mitchells Genesung und der späteren Medienarbeit. Sie organisierte die monatlichen Treffen, die irgendwann Joni Jams genannt wurden. Anfangs spielte Mitchell etwas Percussion. Und als sie sich das erste Mal entschloss, wieder zu singen, brach Herbie Hancock in Tränen aus. Sie lernte auch wieder, Gitarre zu spielen. Am 24. Juli 2022 trat Joni Mitchell unangekündigt als Special Guest beim Newport Folk Festival auf, umgeben und liebevoll unterstützt von einer großen Gruppe jüngerer MusikerInnen um Brandy Carlile. Sie war 78 Jahre alt. Zusammen mit der Singer-Songwriterin Brandy Carlile sang sie unter anderem den Titelsong ihres letzten Albums Shine aus dem Jahr 2007. Inspiriert worden war er von dem Gospel-Standard This Little Light of Mine. Was da in Anspielung auf die christliche Lichtsymbolik beleuchtet, ans Tageslicht gebracht oder vielleicht erleuchtet werden soll, sind Abgründe und Höhenflüge menschlicher Existenz. Und das Nichtbeachtete und scheinbar Selbstverständliche. Eine potenziell endlose Zusammenstellung, wie Mitchell sagte. Lass dein kleines Licht leuchten. Auf die Zuversicht, den guten Willen, auf miserable Führungsriegen mit Lizenz zum Töten. Leuchte auf sterbende Soldaten in patriotischem Schmerz. Leuchte auf die Massenvernichtung im Namen irgendeines Gottes. Leuchte auf die Pioniere, diese Sucher nach einem gesunden Geist, die sich nach Einfachheit sehnen. Sie reist nach innen. Über sich selbst hinaus. mögen all ihre kleinen Lichter leuchten. Anfang März 2023 wurde Mitchell mit dem Gershwin Prize for Popular Song geehrt und sang bei der Zeremonie in Washington unter anderem Summertime aus Gershwins Oper Porgy and Bess. 3 Monate später trat sie, unterstützt von Brandi Carlile und weiteren 18 MusikerInnen, vor 27.000 Menschen in einem entlegenen Amphitheater namens The Gorge in Grant County, Washington auf. Und Ende August in der Hollywood Bowl in Los Angeles bei einem Gedenkkonzert für ihren langjährigen Freund, den Saxophonisten Wayne Shorter. Am 7. November dieses Jahres feierte Joni Mitchell ihren 80. Geburtstag. Love, in the best description of what love is, I found in Corinthians, which I set to music, is really just about the most valuable thing that there is. Die beste Beschreibung von Liebe habe ich im Korintherbrief gefunden. Ich habe auch einen Song daraus gemacht. Diese Art Liebe ist wirklich so ziemlich das Wertvollste, was es gibt. Ich habe keinen Text gefunden, der besser darüber Auskunft gibt, was sie ist und nicht ist. Aber das ist keine romantische Liebe. Thought and I understood as a child, but when I became a woman, I put away childish things and began to see through a glass darkly. But as a child, I saw it face to face. Now I only know it in part. Fractions in me of faith and hope and love, and of these great three, love's the greatest beauty. Love's the greatest beauty. That still rings true to me. Liebe sucht nie nach Liebe. Die Liebe ist nicht aufgeblasen. Oder neidisch oder empfindlich. Denn sie freut sich an der Wahrheit, nicht an Ungerechtigkeit. Die Liebe sieht, wie ein Kind sieht. Als Kind sprach ich wie ein Kind. Als Kind dachte und verstand ich wie ein Kind. Aber als ich eine Frau wurde, legte ich die kindischen Dinge ab und begann durch ein dunkles Glas zu schauen. Aber als Kind sah ich sie von Angesicht zu Angesicht. Jetzt kenne ich sie nur zum Teil. Bruchstücke in mir von Glaube und Hoffnung und Liebe. Und von diesen 3 großen ist die Liebe die größte Schönheit. Die Liebe ist die größte Schönheit. Das klingt für mich immer noch wahr. Mitchells gleichnamigen Album aus dem Jahr 1971 ist ein ganz besonderer Song. Auch Jahre später singt sie ihn bei Konzerten noch mit der gleichen, fast schmerzhaften Intensität. Sie sagte einmal, die ersten Töne, die sie hier singt, seien von der Art, wie Miles Davis Trompete spielt, inspiriert. Ein potenziell lebensgefährlicher Lebensstil hat Anfang der 70er Jahre die ersten Opfer in der Musikszene und unter den Fans gefordert. Joni Mitchell hat während ihrer kurzen Beziehung mit James Taylor die Folgen seiner Abhängigkeit von Heroin erlebt. So viele gehen jetzt unter, heißt es an einer Stelle des Songs. Aber eine Spur von Hoffnung ist da auch. Ist Blue eine Person oder eine Farbe oder ein Zustand zwischen Melancholie und Trauer? Oder wann wird hier eine Person angesprochen, wann eine Farbe, wann ein Gemütszustand? Lieder sind wie Tattoos. Du weißt, ich war schon mal auf See. Kröne mich und verankere mich. Oder lass mich wegsegeln. Hey, Blue, hier ist ein Lied für dich. Tinte auf einer Nadel unter der Haut. Ein leerer Raum zum Ausfüllen. So viele gehen jetzt unter. Du musst weiterdenken. Du kannst es schaffen. Hindurch durch diese Wellen. Acid, Suff und Hintern. Nadeln, Knarren und Gras. Jede Menge Lacher. Jede Menge Lacher. Alle sagen, die Hölle ist total angesagt. Finde ich nicht. Aber ich schaue mich trotzdem mal um. Blau, ich liebe dich. Blau, hier ist eine Muschel für dich. Darin wirst du einen Seufzer hören. Ein nebliges Wiegenlied. Dein Lied von mir. Zu Beginn von Blue. Songs I like to choose. Oh, jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm. Songs I like to choose. Ja, interessant. Also ich würde das so verstehen, dass Songs sich eben unauslöschbar in einem verankern können und eben wie auch ein Tattoo eine Kunstform sind, die den eigenen Körper mit einbezieht. Also die auf dich geschrieben werden. Und das ist ja wieder das, was sie wahrscheinlich in diesem Interview gemeint hat. Auch, dass die Songs eigentlich mit dem Hörer zusammen erst entstehen. Und das tut ja das Tattoo auch. The best ones are, I talk about this with my students because so many of my students have tattoos. Die besten sind so wie Tattoos. Ich rede darüber mit meinen Studenten, weil so viele von ihnen Tattoos haben. Ich frage sie, wie es ist, tätowiert zu werden. Wie fühlt es sich an und warum machen sie das? Und das bringt sie auf die Bedeutung dieser Zeile, Lieder sind wie Tattoos. Sie können schmerzhaft sein, aber es kann auch ein Schmerz sein, den man mag. Und dann ist es etwas, das von Dauer ist. Es gibt also den Masochismus, diese schmerzhafte Erfahrung machen zu wollen, diese Verbindung zwischen Schmerz und Vergnügen, sogar von Schmerz und Euphorie. Lieder sind wie Tattoos. Das ist so eine brillante Idee. Ich glaube, es ist einfach wahr. Einige Songs begleiten dich für immer. Bestimmte Dinge wirst du immer lieben. Oft solche, die du in deiner Jugend geliebt hast, von denen du nie wegkommen wirst. Und für die Leute, die Blue lieben, ist dieser Song wie ein Tattoo. Er wird immer da sein. Es passiert wirklich sehr selten, dass dir etwas begegnet, wo du denkst, das ist Musik für die Ewigkeit. Das ist Musik, die mich immer begleiten wird. Ich werde dieses Tattoo nie wieder loswerden. Und Joni ist sicherlich eine dieser Künstlerinnen. Und dann natürlich die Leute, die für Joni zu Tattoos wurden. Duke Ellington, Miles Davis, Edith Piaf, Billie Holiday, Debussy, Lambert, Hendrix und Ross. All diese Menschen haben sich dem Teil ihres Gehirns eingeprägt, der Musik liebt, nämlich dem Hippocampus. Diese Menschen waren alle Tattoos für sie. Und dann all die Leute, mit denen sie Musik gemacht hat. Jaco Pastorius, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Brian Blade, Larry Klein. And then of the people that she made music with, Jaco Pastorius, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Brian Blade, Larry Klein. These people were all tattoos for her. They are. I think they're indelible. You know, they songs leave their mark. They make their mark on you and they shape us. They shape our bodies. Ja, Songs sind wie Tattoos. Sie sind unauslöschlich. Lieder hinterlassen ihre Spuren, sie prägen uns, sie formen unseren Körper, sie werfen Anker aus. Ich habe neulich mit einer Freundin darüber gesprochen, was sie daran liebt, tätowiert zu werden. Sie sagte, die intensive Sinneswahrnehmung auf ihrer Haut passe zu der Intensität ihrer tiefen inneren Emotionen. Und ich glaube, Songs tun das auch. Sie geben uns Raum, um das fühlen zu können, was wir bereits fühlen. Sie spiegeln uns dieses Gefühl gewissermaßen zurück. Ihre Musik gibt uns die Erlaubnis, komplizierte Gefühle zu haben. Deshalb liebe ich sie so sehr. Und deshalb wird einer ihrer Texte wahrscheinlich mein nächstes Tattoo sein. Jet planes leaving six white vapor trails across the bleak terrain. Vielfalt, Ambivalenzen und Tattoos. Eine lange Nacht zum 80. Geburtstag von Joni Mitchell. Autor Michael Frank. Sprecherinnen und Sprecher Claudia Mischke, Anja Jatzeschan, Jörg Hustjak und Martin Schaller. Ton und Technik Michael Morawitz und Thomas Widdig. Regie Jan Tengeler. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.